I'm so, so sorry because I'm too late, 2.5 years. I'm really sorry. I'm really sorry. Well, usually I'm too early. 2.5 minutes. Ich bin noch im Modus von gestern. Das ist, muss ich euch erklären, immer eine Herausforderung für großartige Künstler wie mich. Wir hatten gestern einfach eine geile Vorstellung in Eupen in Belgien. Und ich habe 4-5-sprachig gespielt, weil ich nicht wusste, ob die Aslaks in Belgien Deutsch verstehen. Und es hat super Spaß gemacht. Also Hitler auf Holländisch, das war richtig geil. Will u de totale oorlog, zum Beispiel. Das hört sich doch irgendwie harmlos an, obwohl das war Goebbels. Aber das merken die in Belgien nicht. Und wenn man so einen Abend hatte wie gestern, ist man euphorisiert, man schwebt am nächsten Tag und denkt dann, ah, fuck, Frankfurt. Und zwar ein Auftritt, auf den ich mich wirklich, wirklich, wirklich, und ich sag das eigentlich nie, sehr gefreut habe. Weil normalerweise, also zum Beispiel in Nürnberg oder so, da weiß man, da kann nichts Gutes passieren. Außer, dass in Euro bezahlt wird und man schnell wieder wegkommt. Oder in Zürich, wo wir waren, da wird sogar noch besser bezahlt, aber man denkt, naja gut, Frankfurt, das ist wenigstens eine Stadt, die sich gerne bumsen lässt. Weil Frankfurt ist eine Nutte. Wird von allen richtig hart rangenommen. Meine Lieblingsstadt, eine meiner Lieblingsstädte, einen schönen Bahnhof gibt's hier. Mit einer Drogenszene, mit Jugos, B-Ebene, Taunusanlagen, Flughafen gibt's hier auch. Also alles, was man eigentlich braucht, um schnell wieder wegzukommen. Ja, und deswegen, ich habe mich wirklich sehr gefreut auf diesen Abend, weil erstmal ist es eine ganz große Ehre, dass ihr so zahlreich gekommen seid. Da geht mir richtig einer drauf ab. Da kann Kristall... sich noch jahrelang einen drauf runterholen. Oder murmeln auf RTL. Ich murmel mit meinen dicken Eiern. Na und zum anderen, weil wir jetzt mittlerweile seit ein paar Wochen unterwegs sind und ich merke, es ist wichtiger denn je, auf der Bühne zu stehen und es macht nicht nur Spaß, sondern es ist auch wichtig, dabei die Ernsthaftigkeit nicht außer Acht zu lassen. Weil wir, naja, sagen wir es mal, so wie es ist, in einer ziemlich krassen Zeit gerade leben. Und diese beiden Elemente, also die Freude darüber, dass wir zusammen sind und die Nachdenklichkeit, die wir uns heute gestatten sollten, um vielleicht aus einem anderen Blickwinkel auf die Umstände der Zeit und der Gegenwart, aber vielleicht auch einen Ausblick auf das zu werfen, was auf uns zukommen kann, das ist das, worauf ich mich freue. Und wenn ihr Lust habt, in den 2 Stunden, die uns bevorstehen, können wir uns ja mal einlassen auf ein Experiment. Nämlich, anders als heutzutage üblich im Internet oder sonst wo, oder in den Medien, wenn man vor einer Kamera sitzt, einfach mal loszulassen. Und einfach mal alles zu sagen, was so das offizielle Narrativ nicht mehr erlaubt. Und ihr müsst euch gar nicht abgleichen mit mir, oder sauer sein, wenn ich Dinge sage, die ihr nicht so meint wie ich, sondern lasst es einfach zu und lasst es wirken. Und wenn es euch überzeugt, dann arbeitet damit und versucht, den Nächsten und die Nächste zu überzeugen. Wenn es euch aber widerspricht und eure Haltung, dann leckt mich einfach am Arsch und kommt nie mehr wieder. Weil ich habe mir mittlerweile angewöhnt, ein gepflegtes Fick dich zu denken. In vielen Umständen, die sehr bedrohlich wirken, hilft es. Wenn Leute sagen, ich fühle mich verletzt, meine Gefühle, fick dich. Ich bin ein bisschen diskriminiert, fick dich. Das ist immer rassistisch, fick dich. Du Schwanz, du Fanboy. Du Fanboy. Du Schwanz. Butterfly geht raus. Butterfly geht rein. Fick dich! Aber nicht nur in solchen Zusammenhängen, auch in ganz gewöhnlichen. Wie zum Beispiel anrufen bei einer Hotline. Mein Router funktioniert nicht mehr. Welche Nummer steht hinten drauf? Fick dich! Taxi, kann ich mit Kreditkarte zahlen? Nein, nur bar. Fick dich! Im Puff. Fick mich. Also, soll sie sagen. Zusammen mit meinen Freundinnen, die wir für denselben Preis das Dreifache bieten. Yes. Und dann bin ich im Lot. Dann denke ich so, die Welt dreht sich so, wie ich es will. Und weil ich diese gepflegte Fick-Dich-Haltung mir angewöhnt habe, übertrage ich sie mittlerweile auch auf alles, was uns so politisch beschäftigt. Weil wir leben ja, das habe ich eben gesagt, in Umständen, die unsere Meinung erfordern. Und unsere Meinung wird minütlich, sekündlich, stündlich, täglich, wöchentlich, monatlich abgefragt von Leuten, die das brauchen, weil sie aus unserer Meinung dann Klicks und Quoten generieren, die sie wiederum benutzen, um Abos zu verkaufen. Und deswegen erfinden sie manchmal auch Überschriften, die so wirken, als könnten wir eine Meinung dazu haben. Aber wenn wir dann lesen, was im Artikel darauf steht, merken wir, wir sind in eine Falle gegangen. Neue Untervariante des Virus entdeckt. Noch ansteckender und noch schlimmer. Und dann liest man den Artikel, aber die Krankheitsverläufe alle mild. Scheiße, jetzt habe ich dafür ein Abo abgeschlossen. Nun ja, also wir sind schon beim Thema, nämlich Corona. Und ich muss sagen, als ich vor 2,5 Jahren aufgehört habe zu existieren, in Düsseldorf, in der Mitsubishi Electric Hall, wo ich kurzzeitig dachte, ich wäre auf dem Höhepunkt meiner Karriere angekommen, da wusste ich noch nicht, dass nach diesem vermeintlichen Höhepunkt der absolute Tiefpunkt auf mich gewartet hat. Nämlich die Absage des Veranstalters, der mir gesagt hat, wir dürfen nicht, weil Corona. Und ich gesagt habe, echt jetzt? Also wirklich jetzt Corona-Absage? Ja, wir dürfen nicht. Und dann dachte ich, okay, vielleicht ein Auftritt wird abgesagt oder noch ein paar mehr. Übrigens, das Handy würde ich ausmachen, das schimmert so im Gegenlicht. Und ich sehe, dass du es in der Hand hältst und mitfilmst. Und die Folge dessen wird sein, dass ich zu dir komme, den Vibrationsalarm anstelle und dann dich den ganzen Abend lang anrufe, während das Handy in deinem Arschloch steckt. Können wir uns darauf einigen, dass wir den Abend einfach so erleben, wie er ist? Ja? Und diese Scheißteile mal ausmachen? Ich meine, ich bin hier. Ja? Ich filme euch auch nicht. Das macht Michael Mittermeier oder sonstige Knallchargen. Ist ja mittlerweile Mode auf Insta. Immer auf der Bühne zu stehen als Künstler, dann sich so umzudrehen ins Publikum, das dann jubelt. Ich filme immer nur leere Säle. Weil ich bin eine leere Seele. Nun ja, also ich bin ja auch hier. Obwohl meine Lieblingsmannschaft Borussia Mönchengladbach gerade 4-1 zurückliegt in Bremen. Ja, hört bitte auf. Wir ficken euch Frankfurter demnächst nochmal so richtig hart in eure schmalen Arschlöcher. Eintracht Frankfurt, wichst dir ins Gesicht. Nutten seid ihr. Kommt aus der zweiten Liga, habt direkt eine große Schnauze. Erinnert euch mal, wo ihr hergekommen seid. Das sagt man mir jeden Tag, aber in einem anderen Zusammenhang. Man sagt manchmal auch, geh wieder dahin, wo du hergekommen bist. Also bildet euch nicht ein, weil ihr Frankfurter wärt, wärt ihr besser als ein gewöhnlicher Ausländer. Ich hab euch wohl zu viel gelobt. Ihr müsst jetzt nicht so einen Westend-Habitus aufsetzen. Bornheim ist auch geil. Weil da steckt so das Pornheim mit drin. Ich habe mal in Frankfurt gewohnt. Fällt mir gerade ein. Verengte Nasenröhren. Nun ja, also ich komme wie gesagt hier hin und deswegen freue ich mich auch, dass ihr da seid. Aber lasst uns den Abend einfach so erleben, wie er ist. Das ist für unser Gefühl auch besser. Wenn wir wissen, dass hier niemand mitfilmt und es denunziert und nächste Woche dann wieder irgendein Blogger einen Artikel darüber schreibt, wie sehr ich mich echauffiere. Und anderes kommentieren mit mi, mi, mi, mi, mi. Und anderes wiederum kommentieren und der Blogger nochmal selbst kommentiert und daraus eine Hashtag-Welle entsteht und ich am Ende von meinen Arbeitgebern rechtfertigen muss, warum ich in Frankfurt Begriffe sage, die man nicht mehr sagen sollte. Also ich sage zum Beispiel nicht mehr Neger. Ich sag's einfach nicht mehr. Ich sag auch nicht mehr Zigeuner. Ich sag auch nicht mehr Indianer. Ganz selten nur sage ich Fotze. Und dann meine ich's aber auch. Werd auch oft angezeigt, weil ich das Wort im Zusammenhang mit Namen sage. Alice Weidel wäre jetzt ein Name, den man nicht damit in Zusammenhang bringen sollte, wenn man nicht unbedingt eine Anzeige kassieren will. Oder Annalena Baerbock, auch die kommt da gar nicht in Frage, unabhängig vom Wort Fotze. Also kann Annalena Baerbock auch gesagt werden, ohne dass man gleich eine Assoziation herstellt. Man will halt keinen Anlass geben, damit eine Fotze denkt, sie wäre keine Nutte. Nachher fühlt sie sich noch diskriminiert oder ihre Gefühle sind verletzt. Ich steck meine Faust in dein Arschloch. Dann weißt du, wo deine Gefühle sind. Nun, wir lassen uns also ein bisschen gehen zusammen und wir überprüfen mal, ob das Narrativ, das offizielle Narrativ unserer Bundesregierung, aber auch der Handlanger der Bundesregierung, all der Woken People und der großen Community der Meinungsbildenden, ob das noch gültig ist. Weil es geht ja im Moment um unsere Werte. Es kommt immer wieder vor, unsere Werte. Und ich erzähle das, weil wir reden ja über unsere Werte, die verteidigt werden gerade in der Ukraine. Und die Leute, die sagen, es geht um unsere Werte, die verraten zugleich unsere Werte. Einer zum Beispiel von denen ist Anton Hofreiter. Der Jesus aus Niederbayern. Der in jeder Diskussionssendung und bei jedem Interview immer fordert, Waffen, Waffen, Waffen. Und zwar schwere Waffen. Wir brauchen Waffen, Waffen, Waffen. Wir brauchen Waffen, Waffen. Nun, wenn man sich mal überlegt, welche Initialen er hat, dann wundert es einen auch nicht, dass er in seiner Freizeit gerne Landschaftsbilder malt. Gut, ich habe gut reden, meine Initialen sind auch nicht besser. Aber ich fordere keine Waffen, Waffen, Waffen. Und schon gar nicht schwere Waffen. Und ich begründe es auch nicht damit. Und deswegen habe ich eben das Wort Narrativ benutzt, dass es um unsere Werte geht, die in der Ukraine verteidigt werden. Und dass dort immer, das ist der zweite Satz, der folgt, Kinder und Frauen vergewaltigt werden. Der gleiche Typ, der das gesagt hat, hat bei einer Abstimmung im Bundestag vor einem Jahr sich enthalten, als es um die Verschärfung von Gesetzen gegen Kindesmissbrauch ging, die als Straftat geahndet werden sollten. Und seine Fraktion und viele andere Fraktionen waren der Meinung, es sei nur ein Vergehen. Und man fragt sich, okay, also wenn du dich wirklich um Kinder kümmerst, warum nicht zuallererst auch hier in deiner Heimat? Warum enthältst du dich bei so einer Abstimmung dann? Weil er, und das ist heute die universelle Antwort auf alle Fragen, die ich stelle, ein verlogenes, kleines Fotze ist. Ich gender's mittlerweile. Fotze gender ich. Das Fotze. Damit niemand sich mehr angesprochen fühlt. Ich werf so eine Fotze einfach in den Raum. Hier, nehmt und macht, was ihr damit wollt. Naja, und diese Widersprüche, die sind zahlreich. Und sie haben nicht nur mit der Ukraine zu tun, sondern sie haben mit vielen anderen Dingen zu tun, die uns in den letzten 2,5 Jahren begleiten. Und allem voran natürlich mit Corona. Jetzt haben hier einige Masken auf, das ist euer gutes Recht. Ihr könnt auch alles glauben, was man euch sagt. Aber ich sag euch, ich bin auf jeden Fall mittlerweile Schwurbler. Bin Querdenker. Ich hege und pflege eine tiefe Sympathie zu Xavier Naidoo. Und auch Michael Wendler ist so eine Art innerer Kumpel. Laura Müller, Jizz. Ich habe auch keine Angst mehr davor, dass Leute sagen, ich sei Schwurbler oder ich sei abgedriftet. Nö, fick dich. Ja, weil ich habe irgendwann angefangen zu denken. Am Anfang war ich genauso drauf und habe gedacht, naja gut, wenn Auftritte abgesagt werden, dann wird das einen Grund haben. Die Leute machen sich Sorgen. Vielleicht ist die Krankheit schlimm. Es sterben ja jeden Tag viele Leute an dieser Krankheit. Wie viele? Naja, viele. Wie viele? Naja, mehr als sonst. Wirklich? Woran? An, mit und nee, vielleicht durch oder halb. Habe ich schon überlegt. Wenn man das nicht weiß, wie kann man dann klare Entscheidungen treffen? Na gut, vorsorglich, na klar. Man muss aufpassen, weil wenn es dann so kommt, wie man erwartet, dann, das war so das Frühstadium, als ich noch gezweifelt habe. Ich hatte aber schon so ein paar Gedanken, die diese Zweifel berechtigt haben sein lassen. Wie zum Beispiel die Frage danach, wie viele Menschen sterben denn jetzt wirklich daran? Wie viele erkranken denn wirklich und wie viele schwere Verläufe und wie werden die Zahlen eingeordnet? Die Belegung der Intensivbetten und warum immer diese Argumentation, wenn du uns nicht folgst, dann billigst du den Tod von Menschen. Warum immer diese moralische Kausalkette? Muss ich euch folgen und kann ich es auch nicht und trotzdem nicht den Tod von Menschen billigen? Darf ich eine Meinung behalten, die unschlüssig ist? Muss ich entweder richtig oder falsch oder hier oder dort gegen euch oder für euch sein? Oder kann ich mich selber wahren vor dem, was an Einflüssen ist und am Ende vielleicht eine Haltung haben, die fundiert ist und nicht nur oberflächlich und die einfach das tut, was man ihr sagt und daraus entsteht, dass man hörig ist, sondern die wehrhaft bleibt und gar nicht anarchistisch sein muss und auch nicht terroristisch, sondern einfach nur demokratisch. In einem Land, in dem es so viele Stimmen gibt, kann man doch auch zulassen, dass diese Stimmen unterschiedlich sind. Warum muss man sie dann gleich haben? Und warum müssen die anderen Feinde sein, wenn sie nicht das sagen, was man selbst denkt? Vielleicht bereichert es mich nur. Und deshalb habe ich gedacht, natürlich akzeptiere ich das, wenn Menschen Angst haben und Vorsorge treffen. Aber ich möchte auch meine eigenen Gedanken behalten. Und dann habe ich mir Gedanken gemacht und mich zuallererst gefragt, warum werden eigentlich die Corona-Zahlen alle zusammengerechnet? Und zwar nicht nach Saison, wie das üblich ist, sondern alle zusammen. Und das seit mehr als 2 Jahren, bald im 3. Jahr und genau genommen in der 4. Corona-Saison. Denn eine Saison geht von Oktober bis März, bei Grippe jedenfalls. Und wenn man das so rechnet und sagt, Corona gab es auch vor Dezember 2019, nämlich in England oder sonst wo, dann ist es die 4. Saison und wir kommen natürlich auf Zahlen, die kaum vergleichbar sind. Wenn man das aber nochmal aufteilen und dividieren würde, und ich würde euch jetzt fragen, wisst ihr die Zahlen? Dann würdet ihr überrascht sein, wenn ich euch erzähle, dass 2017 zum Beispiel es eine Grippewelle gab. mit 9 Millionen Infizierten und dass 45.000 Menschen gestorben sind und wir eine Inzidenz hatten, und zwar nicht im Winter auf dem Höhepunkt, sondern am Anfang dieser Welle von über 800, das überrascht. Und man stellt sich die Frage, Moment, also ich vergleiche jetzt nicht Grippe mit Corona, aber ich vergleiche die Maßnahmen und frage mich, ist es nicht genauso ansteckend und genauso gefährlich bei so vielen Toten und muss dann nicht genau das passieren, was jetzt auch passiert ist? Ja, aber man hat ja keine Impfstoffe gehabt. Ach so, okay, das habe ich vergessen. Stimmt, das habe ich vergessen. Und wenn die Impfstoffe kommen, dann hieß es, dann ist die Pandemie vorbei, am Anfang. Am Anfang hieß es noch anderes, nämlich wenn die Verdopplungszeit reduziert ist oder erweitert oder was auch immer, ich habe es mir nicht gemerkt, dann ist die Pandemie auf halber Strecke. Dann hieß es, wenn der R-Wert bei 0,7 liegt, dann hieß es, wenn die Intensivbettenbelegung nicht über irgendeinen Wert, dann hieß es, scheißegal, fick dich. Und dann kam der erste Peaks. Ich glaube, 27. Dezember 2020, nach Lockdowns, die verheerende Folgen haben, heute immer noch. Und dann kam der erste Peaks und es gab viele, die sich gefreut haben und es gab sogar Plakate, auf denen stand, ein Peaks in die Freiheit. Und Leute haben so Bilder von sich gemacht und auf Instagram gepostet. Hier, bin geimpft. Hat aber nicht lang gedauert, weil Professor Christian Drosten, die Koryphäe, über den es viele Berichte gibt und auch sehr zweifelhafte Aussagen, der aber auch selbst sehr zweifelhafte Aussagen macht, der hat dann irgendwann verkündet auf seinem NDR-Podcast, naja, es reicht nicht. Wir müssen vielleicht nochmal nachlegen. Zweiter Peaks und dann ist okay. Dann, ja, okay, zweiter Peaks. Es gab auch nicht nur einen Impfstoff, sondern drei mittlerweile. Es gab BioNTech, AstraZeneca und dann diesen Einmalimpfstoff von Johnson & Johnson, die Spülmittel machen. Sehr vertrauenswürdige Firma. Allesamt übrigens Firmen. Und das hat ja Lisa Fitz bei einem Stand-up in einer Sendung eines Kollegen gesagt, die zuvor Prozesse hatten, weil sie, naja, sagen wir mal, Schindluder getrieben haben mit den Genehmigungen, die sie hatten und die jetzt als äußerst seriös galten. Und dann hat man sogar von Kreuzimpfung gesprochen. Und dann, ich habe eine Kreuzimpfung, das ist das Effektivste, was es gibt. Hat man Superschutz, AstraZeneca, BioNTech. Und wir sind alle eine Nation von Virologen geworden. Und wir wussten wirklich alles über Untertypen, Varianten, Mutationen. Wir wussten über die Escape-Varianten. Wir wussten, wie lange der Impfschutz anhält. Wir wussten, ob es eine Immunität gibt. Und wir haben wirklich geglaubt, dass der Schwachsinn, den man uns erzählt hat, in irgendeiner Form Sinn macht und uns wirklich schützt. Weil irgendwann, da haben wahrscheinlich diejenigen gemerkt, die gesagt haben, eine Impfung, zwei Impfungen, alles gut, es wird ein guter Sommer werden. Ja? Scheiße! Ist doch nicht so, wie wir dachten. Wir brauchen noch eine dritte Impfung. Wir müssen eine Impfkampagne machen. Und wie können wir die machen? Indem wir die verleumden, die sich nicht impfen lassen. Als Corona-Leugner. Als unsolidarisch, als asoziale, als Anarchisten, Leute, die sich weigern, am Gemeinwohl teilzunehmen. Wir geben dem Ganzen sogar einen Namen. Die Pandemie der Ungeimpften. Damit alle wissen, da, das sind die Störenfriede. Und hochintellektuelle Leute, die sonst sich schnell angesprochen fühlen und sagen, meine Gefühle sind verletzt, haben sich benommen wie die letzten Faschos. Haben gesprochen vom Blinddarm der Gesellschaft oder von Asozialen. Und die Pandemie der Ungeimpften, die darauf zurückzuführen war, dass eben 30% sich nicht haben impfen lassen, aus welchem Grund übrigens auch immer, es kann sehr verschiedene Gründe haben, darüber hat keiner gesprochen. Ob eine schwangere Frau vielleicht dachte, ich weiß nicht, so ein mRNA-Impfstoff. Oder jemand, der eine Allergie hat, gedacht hat, ich weiß nicht. Oder jemand, der einfach nur skeptisch war. Nein, die waren alle die gleiche Bande. Widerborstige Ostdeutsche. Die es nicht kapiert haben, dass im Kapitalismus auch dazugehört, dass man zwar zu jeder Zeit alles haben kann, dafür aber auch immer alles tun muss. Kleine Eingeständnisse. Vor allem auch mit seiner Meinung sehr aufpassen sollte. Und dann passierte das, was nicht passieren sollte. Die Infektionszahlen gingen weiter in die Höhe. Und man musste eine neue Ausrede erfinden. Naja, gut, also sie schützt nicht vor Ansteckung. Aber vor Long-Covid und schweren Verläufen. Und dann hat man sich munter weitergeimpft. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ein Impfwettbewerb. Ich habe AstraZeneca, zweimal BioNTech. Hat man dir schon den Impforten gegeben? Ja, ich habe überhaupt nicht, es hat nicht wehgetan, aber ich habe so einen komischen Husten seitdem. Über Impffolgen wurde auch nicht gesprochen. Erst später kam das dazu, als das Nuttenblatt Spiegel Online entdeckt hat, dass sich damit Quote machen lässt. Denn die Zeitungen haben das ja begleitet. Die Bild-Zeitung am Anfang pro Corona-Maßnahmen. Und weil dann die Klicks runtergingen, haben sie umgeschwenkt und waren dann plötzlich Anti-Corona-Maßnahmen. Spiegel Online war konsequent die ganze Zeit durchgehend für die Corona-Maßnahmen. Und hat konsequent immer so berichtet, dass die Angst weiter geschürt werden sollte. Die Angst hat aber nichts gebracht. Ihr wisst es. Fast jeder, der hier sitzt und jede, war mittlerweile infiziert. Und wir haben es zu großen Teilen überlebt. Einige hatten schwere Verläufe, andere hatten ganz milde Verläufe. Manche haben gar nichts gemerkt. Niemand weiß, ob die Impfung irgendjemanden vor irgendetwas geschützt hat. Man hat sie halt intus. Und jetzt demnächst, da wird man wieder sich eine Impfung geben lassen müssen, weil der Minister der Herzen, Karl Lauterbach, bereitet ja schon wieder einen Anschlag auf uns vor, indem er nicht nur das Infektionsschutzgesetz, wie er selbst sagt, zu 95% zu seiner Zufriedenheit hat ändern lassen, sondern indem er auch so tut, als wäre er nicht Lobbyist der Pharmaindustrie, aber in der Bundespressekonferenz sitzt und sagt, ich empfehle Pavlovax. Das darf ein Gesundheitsminister eigentlich gar nicht. So wie ein Gesundheitsminister auch nichts in jeder zweiten Talkshow zu suchen hat. So wie ein Gesundheitsminister auch nicht von seinen Bürgern. So wie ein Gesundheitsminister auch nicht von seinen Bürgern zu fordern hat, dass sie Masken tragen, aber selbst in einer Comedy-Show auftritt, wo ihm Leute gegenüber sitzen und keiner von denen trägt eine Maske. Da denkt man doch, okay, ja. Du siehst aus wie ein Kasper. Aber dass du mich so hart verarschen würdest. Ach, fick dich. Meine spricht ja Bände. Wenn der Bundeskanzler bei der Vorstellung seines Kabinetts sagt, Gesundheitsminister, ihr wolltet ihn, hier habt ihr ihn. Und dieser debile Alkoholiker, der sitzt jeden Abend zu Hause und warnt vor irgendwas Neuem. Weil er Studien liest. Ich habe eine Studie gelesen, also es kann sein, dass noch eine Killer-Variante, ich warne. Sag mal, willst du mich verarschen? Sitzt in der Bundespressekonferenz, zeigt sein Smartphone und man sieht, er hat nur 3 Impfungen. Obwohl er allen die 4. anrät und die letzte der 3 Impfungen war noch vor 11 Monaten. Offensichtlicher geht's nicht. Dann erkrankt er selbst an Corona und obwohl er alle in Quarantäne schickt, 5, 7, 12 Tage, sitzt er nach 3 Tagen wieder am Tisch irgendwelcher Verhandlungen und sagt, ich hatte keine Symptome mehr. Wenn wir das alles gemacht hätten, was du machst, dann wären wir nicht nur irgendwelche Querdenker gewesen, sondern wir wären widerspenstige Terroristen geworden. Und man hätte uns ausgegrenzt und uns zu Nazis erklärt und gesagt, ihr seid AfD-Sympathisanten. Und ein Heer von Bloggern und Meinungsmachern hätte sich auf uns gestürzt und gesagt, jetzt seid ihr alle abgedriftet, ihr seid Nazis. Und wir wären ganz eingeschüchtert gewesen und hätten gesagt, okay, dann impfe ich mich halt weiter. Soll ich noch mehr erzählen? Wollt ihr es noch mehr hören? Oder seid ihr schon so weit, dass ihr sagt... Oder seid ihr schon so weit, dass ihr sagt, naja, also mir ist das ein bisschen, ich weiß nicht. Halt die dumme Schnauze. Halt deine dumme Schnauze. Bin ich hier ein Dienstleister für dich? Anderes Thema. Welches Thema hättest du denn gern? Fotze? Okay, dann reden wir halt über Fotzen. Ich finde, Fotzen sehen scheiße aus. Wie eine Wunde. Die bluten auch. Und wenn man was reinsteckt, dann kommen manchmal Kinderköpfe einem entgegen. Will man ja nicht haben. Beschwert euch bei ihm, ich sollte ein anderes Thema haben. Ja. Schwänze sind auch nicht schöner. Frauen, ey. Ich gebe mir Frauen am Sack. Misogyn ist jetzt ein neues Wort. Frauenfeindlich. Alles ist frauenfeindlich. Ficken ist auch frauenfeindlich. Meine Gefühle sind verletzt. Ja, klar. Ich meine, ich schieb ja meinen Schwanz in deine Muschi. Es tut halt manchmal weh. Ich könnte dich auch in den Arsch ficken, dann wären deine Gefühle auch verletzt. Hauptsache, du hast welche, die ich verletzen kann. Aber Frauen sind ja mittlerweile... Die verstecken sich ja. Ihre Titten sind nur so. Die darf man gar nicht angucken oder anfassen. Man darf auch nicht drauf jissen. Und dann wundern sie sich, wenn wir schwul werden. Und wir werden alle schwul. Alle. Wir werden alle schwul. Also schwul ist auch mittlerweile oldschool. Wir werden irgendwas. Also irgendwas, wonach wir uns gerade fühlen. Und wenn wir im Parkhaus parken wollen, gehen wir ins Rathaus und sagen, ich bin jetzt eine Frau. Wenn wir sonst keinen Erfolg haben beim Sport, ich bin eine Frau. Oder wenn wir eine Frau ficken wollen, sagen wir, ich bin eine Frau. Und dann gehen wir im Sportcenter in die Umkleide und sagen, Gendergerechtigkeit, Gendergerechtigkeit. Ich weiß, euch Weibern gefällt das nicht, aber ihr lutscht alle Schwänze, alle. Alle, die euch in die Quere kommen. Jede von denen, die hier sitzt, hat mindestens schon 1 bis 100 Schwänze im Mund gehabt. Hört bloß auf mit Misogynie. Gut, dass er gesagt hat, ich soll ein anderes Thema nehmen. Das macht doch Spaß. Viel geiler. Gut, die Typen, die hier sitzen, haben auch schon Schwänze im Mund gehabt. Naja, ich wollte nur noch eine Sache sagen. Also am Ende hackt's dann wirklich, wenn man die ganze Regierung in einem Flieger sieht und keiner trägt eine Maske. Und man denkt, okay, es ist alles wirklich Verarsche gewesen. Und wenn man sie fragt, na, wir haben einen PCR-Test gemacht. Gut, die Maßnahmen machen sowieso keinen Sinn. Wenn man dann irgendwann mal anfängt, in die Richtung zu denken, fällt einem vieles auf. Ja, wie widersprüchlich die Maßnahmen sind. Wenn man in ein Restaurant geht, trägt man eine Maske. Wenn man sich an den Tisch setzt, darf man die Maske abnehmen. Weil dann denken die Viren, ja, okay, Moment, wir warten jetzt mal einen Moment. Wenn man dann aufs Klo geht, muss man wieder eine Maske tragen. Und wenn man wieder zurückkommt, kann man sie wieder abnehmen. Dann sagen die Viren, Scheiße, wir hätten ihn auf dem Klo abfangen können. Im Flugzeug, man geht rein, Maske. Man fährt im Bus, Nase an Nase. Egal, man steckt sich nicht an. Im Flugzeug, das Essen kommt, Maske ab. Alle ohne Maske. Niemand kümmert sich drum. Naja, gut, ist ja auch egal. Macht keinen Sinn. Im Zug. Man trägt eine Maske, man bestellt eine Flasche Wasser, fährt 3 Stunden bis nach Berlin ohne Maske und süppelt so am Wasser rum. Macht alles keinen Sinn. Maske in Innenräumen, Maske außen. Man sieht sogar Leute, die alleine im Auto sitzen und eine Maske tragen. Und denkt so, hast du Angst, dass du dich selber ansteckst? Ich habe auch Leute im Wald joggen gesehen mit Maske. Die haben nicht Corona bekommen, aber denen ist ein Ast auf den Kopf gefallen. Gut, beenden wir das Thema. Fazit? Man weiß nicht, wo man dran ist. Fazit, wir wissen nicht, was auf uns zukommt. Fazit, Lauterbach ist immer noch Gesundheitsminister. Fazit, diese ganze Scheiße wird uns noch eine längere Zeit beschäftigen. Fazit, also, habt einfach keine Angst. Bleibt einfach locker. Und lasst euch nicht verarschen. Das Leben birgt diverse Risiken. Und wenn ich euch ein paar Zahlen sage, werdet ihr merken, ja, die Risiken gibt es. 145.000 Leute sterben ungefähr jährlich an den Folgen von Nikotinkonsum. 42 Millionen sterben übrigens an AIDS. Über 50 Millionen an anderen Krankheiten wie Cholera. Und 14.000 in Deutschland allein an häuslichen Unfällen. Stolpern, Treppe tot, weg. Verkehrsunfälle, auch möglich. Oder man geht einfach raus und bumm, ist tot. Oder man kommt zufällig in einen Terroranschlag und wird mit einem Messer aufgeschlitzt. Auch das ist möglich. Aber auch da gibt es unterschiedliche Zahlen. Die empfundene Zahl islamistischer Terroranschläge ist weitaus höher als die rechtsradikale Anschläge. Und es ist immer noch so, dass die rechtsradikalen Taten in Deutschland, Gewalttaten und Straftaten, seit Jahren schon mehr werden, während islamistische Gewalttaten gleichbleibend gering sind. Nur mal eine Vergleichszahl. Im letzten Jahr um die 900 islamistische Gewalttaten, rechtsradikale Gewalttaten 40.000. Auch das wird nicht besprochen in der Öffentlichkeit, weil es in der Öffentlichkeit Interesse daran gibt, bestimmte Dinge nicht zu besprechen. Und ich habe euch gesagt, gleicht bitte nicht ab, ob ihr meiner Meinung seid, sondern lasst es erst einfach mal zu und dann können wir am Ende gucken, was dabei rumkommt. Ich will euch gar nicht beeinflussen, ihr könnt eure Scheißgedanken behalten. Ich will nur meine loswerden. Und es ist nun wirklich so, dass ich in den letzten 2,5 Jahren das Gefühl habe, irgendetwas hat sich verändert. Und durch die Mechanismen der Verbote, die wir in Kauf genommen haben, unter dem Deckmantel des Schutzes, sind auch die Möglichkeiten erweitert worden, uns zu bestimmen. Wann habt ihr das schon mal erlebt, dass ihr nachts nicht rausgehen durftet? Und warum habt ihr es mit euch machen lassen? Wann habt ihr schon mal erlebt, dass ihr eure Arbeit nicht machen konntet und habt es mit euch machen lassen? Ich als Künstler war der Erste, der Leidtragende dieser Verbote war, weil meine Tournee abgesagt wurde mit vielen anderen Künstlern, die auch nicht auf Tournee gehen konnten. Warum? Wir haben Sicherheitskonzepte eingehalten, wir haben uns die Hände desinfiziert, wir haben Abstand gehalten, wir waren bereit, alles zu tun, was man von uns verlangt hat. Aber nein, Theaterveranstaltung, Kabarett, alles in geschlossenen Räumen verboten, Fußball erlaubt, Oktoberfest scheißegal. Da sitzen dieselben Politiker, die im Landtag strengere Maßnahmen gefordert haben und prosten sich im Dirndl zu. Und man denkt, ey, kann sich ein Land es leisten, seine gewachsene Kulturszene so zu demolieren? Woher soll das wiederkommen? Die ganze Subkultur, die zugrunde gegangen ist. Und nicht nur die staatlichen Institutionen, alles was dazwischen ist. Menschen im Umfeld, Techniker, die hier Licht machen oder Musik oder aufbauen oder abbauen, Maskenbildner, die auf einmal arbeitslos waren. Und dann hat man sie abgespeist und gesagt, ja, ihr kriegt Geld. 7.000 Euro. Künstlersozial, Soforthilfe. Nach einem Monat, weil man das so dumm gemacht hat, dass man übers Internet einfach nur einen Blanko-Vertrag ausfüllen musste und natürlich alle Zigeunerbanden der Welt drauf gekommen sind, zu sagen, hey, die Kohle holen wir uns. Entschuldigung, Z-Banden der Welt, obwohl das politisch auch nicht korrekt. Haben dann die gleichen Leute gesagt, haben, wir schießen jetzt aus der Bazooka den Staubsauger rausgeholt und gesagt, wir holen uns das alles wieder zurück. Ja, und was ist passiert? 70% der Kulturszene liegt brach. Ich habe damals eine Aktion gestartet, den Corona-Kulturfonds. Wir haben 50.000 Euro innerhalb von ein paar Wochen gesammelt. Ich habe das Geld verteilt an Leute, die es brauchten. Und ich kann euch sagen, es war herzzerreißend. Zu lesen, dass diese Menschen alles leisten. Eine Frau, die als Clown arbeitet auf der Kinderkrebsstation für 50 Euro am Tag. Arbeitslos. Straßenmusiker, die davon leben, dass man ihnen Geld gibt. Arbeitslos. Und nicht nur die, auch viele andere. Das, was ich leisten konnte, war ein Tropfen auf den heißen Stein, weil ich damals selbst dachte, es wird nicht lange dauern. Jetzt weiß ich, Wir hätten viel mehr gebraucht als nur eine Soforthilfe. Wir hätten eine Regierung gebraucht, die das Zepter in die Hand nimmt und das Problem nicht vor sich herschiebt. Wir hätten eine Kanzlerin gebraucht, die nicht nur ernsthaft davor warnt und davon spricht, dass Dinge alternativlos sind, sondern die Politik auch nicht denen überlässt, die sich für Alternativen halten. Und das hätte zum Beispiel auch bedeutet, dass wir den Menschen reinen Wein einschenken. Und wir wissen, dass vieles gelogen war, weil nämlich kurze Zeit nach Corona der Ukraine-Krieg kam und derselbe Kanzler, der vorher Finanzminister war und von der Bazooka gesprochen hat, auf einmal 100 Milliarden Euro in der Kasse hatte, um sie der Bundeswehr zu versprechen. Und zwar auf einem äußerst undemokratischen Weg in einer parlamentarischen Demokratie. Da beschließt das nicht irgendein Kanzler per Edikt oder Interview oder Ansage, sondern man bespricht das im Bundestag. Und dann kommt es in den Bundesrat und dann wird es ein Gesetz. 100 Milliarden Euro. Damit hätte man die gesamte Kulturszene 20 Mal retten können und allen Pflegekräften, die immer noch unterbezahlt sind, das Geld endlich gegeben, was sie verdienen. Stattdessen ist man durch seinen Starrsinn und durch seine Sturheit in einen Krieg gerutscht. In einen äußerst seltsamen Krieg, bei dem überhaupt nicht klar ist, wer gegen wen kämpft, aber wieder das offizielle Narrativ bestimmt, was wir zu denken haben. Und ich warne euch, wenn ihr jetzt denkt, er ist Putin-Versteher oder er ist Ukraine-Freund. Nein, ihr irrt euch. Ich habe prinzipiell was gegen Krieg. Und ich glaube noch viel prinzipieller an Frieden. Und wenn ich 1000 Mal beschimpft werden sollte als Lumpenpazifist, ich bleibe dabei. Ich bin dafür, dass man Auseinandersetzungen friedlich löst, und zwar mit Worten und nicht mit Waffen. Und wer daran glaubt, dass man durch noch mehr Waffen und schwere Waffen Kriege verkürzt oder sogar Frieden schafft, der lügt nicht nur die Menschen an, sondern auch sich selbst. Und es gibt keine Wertung für Tote. Jeder Mensch, der stirbt an einer Waffe, ist ein Mensch zu viel. Und ich weiß nicht, wie unsere Regierung allem voran die Grünen auf den Trichter gekommen sind, jetzt plötzlich militanter zu sein, als sie jemals waren. Ich weiß nicht, warum sie nicht wissen, dass sie damit all ihre Ankündigungen wieder aufheben und sich widersprechen. Ich weiß nicht, ob wir uns daran erinnern, was auf den Wahlplakaten stand. Keine Waffen in Krisengebiete. Und ich weiß nicht, warum dieses Narrativ immer noch gültig ist. Und wie man es aufhebt mit einer Nonchalance, indem man sagt, es geht um unsere Werte. Es geht darum, dass wir die Ukraine unterstützen müssen. Slava Ukraina! Und außerdem, das ist ein höchst undemokratischer Vorgang, ein völkerrechtswidriger Krieg. Putin hat die Ukraine überfallen. Und deswegen machen wir Geschäfte mit Saudi-Arabien. Die Frauen nicht das Autofahren erlauben. Und denen geben wir auch noch Waffen dazu, damit sie noch mehr Kriege unterstützen. Und auch das ist ein Teil der Wahrheit. Während wir uns gerade mit einem Krieg sehr viel befassen und denken, es wäre vielleicht der einzige Krieg auf der Welt, finden anderswo auch Kriege statt. Und zwar 26 an der Zahl. Und da sterben auch Menschen, und zwar mit Waffen, die wir dorthin verkaufen. Wir, unsere Bundesregierung, die wir gewählt haben. Nicht wir alle, aber ein paar. In Syrien sind über 500.000 Menschen gestorben. In diesem Land, das eines der zivilisiertesten Länder des Nahen Ostens war. Mit einer Akademikerquote von 29%. Eine 500.000 Menschen. In Somalia 130.000. In Jemen 120.000. Und allein während ich hier spreche, sterben 30.000 Kinder gerade an Hunger. Die Boko Haram ermordet in Nigeria jeden Tag Hunderte, manchmal sogar Tausende von Menschen. Und das sind unsere Werte? Dass wir das ignorieren? Das sind unsere Werte, dass wir auf der einen Seite Flüchtlingen verwehren, hier hinzukommen und auf der anderen Seite Flüchtlingen alles geben, was sie wollen und eine Zwei-Klassen-Gesellschaft schaffen? Ja, das muss man sagen. Und man darf die Argumentation, nicht den Demagogen überlassen, nicht dem Friedrich Merz und nicht der Alice Weidel, die das benutzen, um ihre populistischen Phrasen zu dreschen, sondern man muss für Gerechtigkeit kämpfen. Jeder Mensch hat das Recht auf Schutz. Und er darf zu uns kommen, wenn er schutzbedürftig ist. Und wir haben die Verpflichtung, ihnen diesen Schutz zu gewähren. Aber wir dürfen nicht auf der einen Seite ukrainischen Flüchtlingen Hartz IV gewähren, während wir Menschen, die auf Schlauchbooten übers Mittelmeer flüchten, Asylantenheime zuweisen. Wir spalten damit die Gesellschaft. Und das ist das Schlimmste überhaupt, dass diese Gesellschaft zutiefst gespalten ist und viele kleine Faserrisse durch uns gehen. Und wir endlich wieder einen Konsens finden müssen, der darauf basiert, dass wir mehr wissen, als wir glauben. Und wir müssen endlich damit anfangen, uns dieses Wissen zu verschaffen. Und es ist überhaupt kein Aufwand. Gerade zum Beispiel im Ukraine-Konflikt. Wenn es wieder um Werte geht. In der Ukraine wird ein Mann verehrt, der Bandera heißt. Und am Massenmord an Juden beteiligt war, weil er ein Nazi, ein Faschist war. Und eine Partei angeführt hat, die sich mit Hitler-Deutschland vereinen wollte. Und gemeinsame Sache gemacht hat mit Mussolini. Im gesamten Westen der Ukraine stehen Denkmäler. Und Bandera wird verehrt. Und der Botschafter der Ukraine, Herr Melnik, der hat sich noch nicht mal distanziert davon in einem Interview mit Thilo Jung. Und das sind die Werte, die wir haben wollen, die wir verteidigen? Können wir die dem eines Despoten entgegensetzen? Der übrigens genauso beschissene Politik macht. Putin ist ein Tyrann, ja. Und er ist ein Imperialist, ja. Die Rede, die er gestern gehalten hat, war ein Offenbarungseid, weil er den Imperialismus des Westens verurteilt hat, aber den Imperialismus des Ostens verschweigt. Die Russen haben Afghanistan versucht zu zerstören. 10 Jahre lang einen Krieg geführt gegen eine Zivilbevölkerung. Und dann, weil die Mujahedin ihnen Widerstand geleistet haben, übrigens damals mit Hilfe der Amerikaner, Ronald Reagan sitzt mit Mujahedin im Weißen Haus im Oval Office, haben sie sich wieder zurückgezogen und das verlagert. Die ganze Welt ist bestimmt von imperialistischen Interessen. Das ist das Übel unserer Zeit. Wir beuten andere Menschen aus für unseren Wohlstand. Und das muss aufhören. Wir können nicht auf der einen Seite billige Klamotten tragen, überall hin in den Urlaub fliegen, über Krisengebiete hinweg und dann überrascht sein, wenn Menschen zu uns kommen wollen, weil sie sehen, wie es uns geht. Wir sind satt, wohlgenährt und wir haben zu allem und zu jedem eine Meinung. Aber diese Meinung ist weder fundiert, noch ist sie konsistent. Sie ist oberflächlich. Und wenn wir endlich dazu kommen könnten, uns mit den eigenen Widersprüchen auseinanderzusetzen, dann könnte es sowas geben, wie das, was die UN seit Jahren schon fordert. Verteilungsgerechtigkeit. Nämlich, dass die Armen nicht arm bleiben und die Reichen immer reicher werden, sondern dass die Reichen den Armen genug abgeben. Und wir in einer Welt leben, in der ein kleiner Teil der Welt davon profitiert, dass er die Ressourcen der anderen ausbeutet und verwertet und ein anderer großer Teil daran leidet. Und zuallererst müssten wir dann unsere Aufmerksamkeit schärfen und erstmal wahrnehmen. Wir müssten erstmal wahrnehmen, was passiert und wir nehmen es überhaupt nicht wahr. Was zum Beispiel in Ländern wie Haiti passiert, einem der ärmsten Länder der Welt, wo nach mehreren Erdbeben die Menschen immer noch Wasser aus Pfützen trinken und Krankheiten wie Cholera grassieren. Oder in weiten Teilen Afrikas oder in Asien, überall auf der Welt. Während sich die Mächte verlagern und der Imperialismus nicht nur in Amerika und in Europa stattfindet und in Russland, sondern zum Beispiel auch in China und in Indien irgendwann auch. Denn Indien wächst und wächst und wächst und irgendwann wird es eine Wirtschaftsmacht. Und Wirtschaftsimperialismus ist eine neue Form der Gewalt. Und deswegen ist der Krieg, den wir gerade führen, ein sehr filigraner Krieg, nämlich ein Wirtschaftskrieg zugleich und ein ideologischer Krieg. Und das, was wir diesem ideologischen Krieg entgegensetzen, ist nichts anderes als das ewig gleiche Narrativ vom Kampf der Gerechten. Es gibt hier genug degenerative Gutmenschen, mach ein Witz, Alter. Mach mal bitte das Licht an, ich will die Fresse von dem sehen. Wer möchte denunzieren, wer es reingerufen hat? Warum sprichst du so schlecht Deutsch? Woher kommst du? Und was hast du noch mal gesagt? Es gibt genug degenerative Gutmenschen, mach einen Witz. Also du hast mich aufgefordert zu tun, was du mir vorschreibst. Was gibt dir die Macht, für das bisschen Geld, das du gezahlt hast, mir einen Befehl zu erteilen? Du hast kein Mikrofon. Weißt du, warum du kein Mikrofon hast? Weil du nicht auf der Bühne stehst. Weißt du, warum ich ein Mikrofon habe? Weil ich eingeladen bin und du das Geld bezahlt hast, um mich zu sehen. Es ist eine Form von Respekt, den man auch in Kasachstan kennen sollte, dass ein Künstler, der auf der Bühne steht, sich nicht durch einen halb besoffenen Zwischenruf aus seiner jesuitischen Rede herausbringen lässt. Und du meintest das gar nicht böse, das sehe ich an deinem sympathischen Lachen. Bist du Putin-Versteher? Slava Ukraina? Ricarda Lang sitzt hinter dir. Was sagst du? Bisschen lauter. Ja, ihr habt diese Meinungsverschiedenheit schon auf anderer Ebene, ich weiß. Du kommst aus der Ukraine. Wir können jetzt so ein kleines Workshop machen, wenn ihr Lust habt. Ich habe genug Zeit. Geil. Nee, lass an, ist gut, ich will die Hackfressen weitersehen. Ich bin ja Künstler, ja. Also ich denke, ich bin Künstler, dabei bin ich nur ein adipöser Türke. Und manchmal denke ich, Diktatur hat auch seine guten Seiten. Jetzt so ein paar Polizisten, die man reinruft und die so mit Schlagstöcken. Einfach so mal. Das wäre eigentlich ganz cool, oder? Und jetzt habe ich den Zusammenhang zur Fotze verloren. Wir könnten auch eine Pause machen, aber ich will nicht. Weil ich weiß, dass einige von euch denken so, aber ich wollte noch die Geschichte des Ukraine-Kriegs und die des Nahen Ostens und die des Römischen Reichs und des Judentums erzählen. Und ich wollte noch eine Passage rezitieren aus Richard Wagners Werk Judentum und Musik. Und dann auch noch ein bisschen aus Hitlers Mein Kampf. Also wir könnten das vor der Pause noch schaffen. Aber es könnte sein, dass wir zwischendurch die Silvesterknorken kallen lassen. Habe ich Knorken kallen lassen gesagt? Das war der Kasache. Der Kasache macht mein Deutsch kaputt. Kasachen raus aus Deutschland. Kasachstan. Da steckt das Wort Sack drin. Apropos Sack, also ich habe viel gewichst während Corona und ich muss sagen, das war deutlich effektiver. Was heißt hier nein? Darf ich selber mir aussuchen, ob ich jetzt über das Gissen rede? Oder könnt ihr noch mehr Aufträge? Wir können eine Zettelbox aufstellen, wenn ihr Lust habt, und dann kommt jeder einzeln nach vorne. Nein! So ein Wähler, die... Nein! Ja, das ist das, was du jeden Abend wahrscheinlich zu Hause zu deinem Mann sagst. Aber ich bin nicht dein Mann. Und ich will dich auch nicht ficken, ich wollte übers Gissen reden. Also unabhängig von deinem Nein, ejakuliere ich einfach auf die blanke Bühne. Du kannst es ja gucken oder nicht, aber nicht nein. Doch, weil dann ist der Mund so weit auf, dass ich in den Mund gissen kann. Nein! 99% aller Zuschauer in der Frankfurter Jahrhunderthalle haben wirklich guten Humor. Aber eine ist Eintracht Frankfurt-Fan, die andere ist ukrainischer Edelflüchtling. Und die andere hat einen Scheidenkatar. Apropos Scheidenkatar. Nein, ich bin immer noch bei der Bundesregierung, die ich versuche abzuarbeiten. Und ich war ja noch nicht mal bei Olaf Scholz. Kanzler wider Willen. Überraschend. Morgens aufgewacht. Wer hätte das gedacht? Als Olaf Scholz Kanzlerkandidat war, da haben wir doch gesagt. Und dann wacht er auf und denkt, yeah, wuhu! Muss nur noch eine Koalition finden. Okay, FDP, CDU, Grüne. Aber an den Grünen ist schon der Kretschmann dran. Der Kretschmann, der einem Tipps gibt, wie man Wetter hat. Und dort, der Kretschmann. Mein Lieblingspolitiker, Winfried Kretschmann. Und da hat die SPD gesagt, komm, schnell, mach mal Koalitionsverhandlung mit den Grünen. Und mit der FDP, scheißegal, Hauptsache Regierung. Ich kenne ja viele von diesen Politikern. Cem Özdemir hat mir zum Beispiel erzählt, wie die Koalitionsverhandlungen bei der letzten Regierung waren. Da waren die ja schon fast fertig, ich weiß nicht, erinnert ihr euch? Das war ganz knapp. Und dann hat Lindner gesagt, lieber gar nicht regieren als schlecht regieren. Und jetzt? Er regiert super. Muss man wirklich sagen. Da hätte ich mir gewünscht, er hätte sich an seinen eigenen Satz erinnert. Cem hat mir erzählt, die haben verhandelt und dann haben die gesoffen. Und er war der Letzte im Büro von Merkel und wusste nicht, wo das Licht ausgeht. Und dann ist er unter den Schreibtisch von der Merkel gekrabbelt. Und dann kam die Merkel und hat gesagt, das geht automatisch aus. Ich werde sehr oft geil auf Angela Merkel. Früher habe ich mir oft vorgestellt. Ich stelle mir ganz oft vor, ich habe ganz eklige Bilder im Kopf, wenn ich Leute sehe, wie sie aussehen, wenn sie nackt sind. Das stelle ich mir. Also ich habe so eine Art Infrarot wie der Terminator. Ich sehe dann Leute plötzlich nackt. Und Angela Merkel habe ich ganz oft nackt gesehen. Die hat so halb große Titten mit so kleinen Brustwarzen und Haaren drauf. Und dann hat die so mehrere Hubbel. Und einen Hubbel hat die auch über der Muschi. Und ich, in meiner Fantasie war sie rasiert. Also sie hatte nur so einen Streifen so. Und das hat mich mega geil gemacht. Ich hab so, oh, oh. Und ich hab überlegt, was denkt die dabei? Oh, was denkt die? Die denkt, oh, wir schaffen das. Leute, ich will ein bisschen ehrlich zu euch sein. Es ist für mich eine große Genugtuung und auch eine Ehre, dass ich vor so vielen Leuten stehen kann. Ich bin sehr stolz darauf, weil es mich zum einen sehr berührt und zum anderen mir auch Kraft gibt. Und ihr wisst das vielleicht, ihr habt es vielleicht gelesen, dass ich nur noch dieses und das nächste Jahr auf der Bühne stehen werde und dann versuche, mich komplett aus der Öffentlichkeit zurückzuziehen, weil es, ja doch, danke. Ich weiß es sehr zu schätzen, vielen Dank. Ich weiß es wirklich sehr zu schätzen, aber lass es mich erstmal erklären. Vielleicht sagt ihr dann nachher Gott sei Dank. Weil ich eigentlich von Anfang an das nie gesucht habe. Es war nie meine Absicht, als Comedian oder Kabarettist auf einer Bühne zu stehen vor so vielen Menschen, obwohl ich das sehr genieße, ich muss das sagen, und obwohl das natürlich auch sehr viele, vor allem auch materielle Vorteile hat. Ich bin da in so eine Sache hineingeraten, so würde ich sagen, deren Ende ich nicht absehen kann und deswegen muss ich selber diese Entscheidung treffen. Und vieles an dieser Sache, in die ich da hineingeraten bin, die so unter dem Oberbegriff Öffentlichkeit läuft, ist vielleicht für euch nicht ersichtlich, weil ihr nur mich seht hier jetzt auf der Bühne und das Image kennt oder eine Vorstellung oder eine Erwartung habt. Aber ihr kennt viele Hintergründe nicht. Und wenn ihr die sehen würdet, dann würdet ihr vielleicht auch verstehen, wie zerreibend das manchmal sein kann und wie viele verzweifelte Momente es auch mit sich bringt. Momente, in denen man sehr, sehr, sehr einsam ist und in denen man sich sehr hinterfragt und auch manchmal auch verletzt ist übrigens und versucht mit diesen Verletzungen und den Kränkungen, die Menschen einem zufügen, in irgendeiner Form konstruktiv umzugehen und auch herauszufinden, ob man vielleicht verdient hat, so verletzt zu werden. Das klingt jetzt ein bisschen kryptisch, aber ich möchte es euch ein bisschen erklären und deswegen habe ich gleich zu Anfang gesagt, ich will ehrlich sein. Was mich in diesen Jahren, es sind jetzt über 30 Jahre, die ich auf der Bühne stehe, immer wieder überrascht hat. Dankeschön. Danke sehr. Was mich vor allem überrascht hat, ist, wie viele Dinge so passieren können. Nicht nur die widersprüchlichen Dinge, über die ich eben gesprochen habe, im Zusammenhang mit den aktuellen Themen, die uns betreffen, sondern auch widersprüchliche Dinge im Zusammenhang mit Umgang, mit Menschlichkeit, mit Respekt und Toleranz. Das hat mich immer wieder gewundert, wie das passieren kann, ohne dass das jemand mitbekommt und wie Menschen in der Öffentlichkeit gefeiert werden für Dinge, die sie vielleicht nie geleistet haben und andere sehr viel leisten und niemand es wahrnimmt. Und da gab es in meinem unmittelbaren Umfeld sogar Menschen, denen ich sehr vertraut habe, für die ich mich sehr eingesetzt habe. Und ich sage das, ohne dass ich verbittert bin, aber ich sage es, weil ich es sagen möchte und es ein Teil der Ehrlichkeit ist, die ich euch versprochen habe, dass mich das nicht nur enttäuscht hat, sondern dass es mich auf eine gewisse Art und Weise auch entkräftet hat irgendwann. Weil diese Loyalität, die man braucht, um auch sich selbst manchmal am Leben zu halten und bestätigen zu lassen, dass das, was man tut, einen guten Zweck hat, eine sehr seltene Sache geworden ist. Jeder kämpft für sich selbst. Und viele von denen, die ein sehr großes Maul haben und in der Öffentlichkeit so tun, als würden sie für eine redliche Sache einstehen, sind im Grunde genommen hinterhältig, korrupt und wirklich keine guten Menschen, haben teuflische Energie. Und deswegen habe ich irgendwann gemerkt, auch in diesen 2,5 Jahren, die mich wirklich verändert haben, dass ich diese ganze Energie nicht mehr absorbieren kann und dass sie irgendwann Teil von mir wird und dass ich versuchen muss, auch um meiner Kunst und meiner Kreativität treu zu bleiben, wieder näher zu mir zu kommen und weiter weg zu sein von dem, was Bestätigung ist oder Aufmerksamkeit. Und ihr wisst das, ihr kennt einen Teil dessen, weil ihr es wahrnehmt als Zuschauer. Vieles, was heute passiert, passiert nur deshalb, weil Menschen Aufmerksamkeit haben wollen und ein gewisses Geltungsbedürfnis befriedigen möchten. Und dabei gehen sogar Karrieren zugrunde oder werden Existenzen vernichtet. Es entstehen Kampagnen und bestimmte Menschen, die Meinungsführer sind oder zu einer Nomenklatur von Besserwissenden gehören, die machen das sehr wissentlich und die nutzen sehr wissentlich auch ihre Macht aus. Und keiner fragt sich, warum tun sie das eigentlich jetzt genau zu diesem Zeitpunkt und warum suchen sie sich eigentlich die Opfer aus? Sind es vielleicht welche, die ihnen nicht gewachsen sind oder haben sie vielleicht den Eindruck, sie müssten ihnen etwas heimzahlen oder gibt es irgendeinen anderen unsichtbaren Grund? Oft, das kann ich euch sagen, sind es persönliche Motive. Oft haben Dinge etwas mit einer anderen Sache zu tun, die man nicht weiß. Und wenn man dann nur die Oberfläche sieht, dann lässt man sich davon beeinflussen und beeinträchtigen und hilft gerade diesen teuflischen Energien, sich weiter zu vermehren und zu verbreiten. Und ich erzähle euch das, weil ich das für einen wichtigen Teil der Geschichte halte. Denn die allgemeinen politischen Themen, über die wir gesprochen haben, hängen auch mit unserer Reaktion darauf zusammen. Und sie hängen auch damit zusammen, dass nicht nur ich euch den Vorwurf machen darf, viel zu wenig zu wissen, um alles zu glauben, sondern ich habe auch die Verantwortung, ab einem gewissen Punkt so ehrlich zu sein und vielleicht ohne Rücksicht, euch die Dinge so zu schildern, wie sie dann in dem Moment wirklich stattfinden. Jetzt habt ihr vielleicht vor 2 Tagen gesehen, Markus Lanz sitzt mit einem Mann namens Welzer und Richard David Precht in der Sendung und eine andere Frau namens Ammann und ein Redakteur Robin Alexander streiten um Streitkultur. Und in diesem Gespräch stellt sich Markus Lanz als jemand dar, der besonnen ist und der vermittelt, der moderiert. In Wirklichkeit aber, und ich kenne ihn, und das ist das Schlimme daran, dass ich viele dieser Protagonisten erlebt habe, ist er nichts anderes als sehr tendenziös und jemand, der unglaublich eitel ist und der versucht, um seine Klickzahlen zu steigern, andere Menschen vorzuführen. Und eine gewisse Form von Faschismus zu etablieren. Das Wort Faschismus ist ein wichtiges Wort in meinem Leben geworden und es begleitet mich seit Anfang an. Ich habe mich sehr damit beschäftigt, ihr wisst, weil ich aus Hitlers Mein Kampf gelesen habe und somit aus dieser Lesung heraus auch irgendwann zum Kabarettisten wurde. In der Vorgeschichte war ich nämlich gar kein Kabarettist und ich hatte auch wenige politische Ambitionen, die irgendetwas mit Aufklärung zu tun hatten, sondern ich war Schauspieler, ich war Künstler, ich habe Musik studiert auf dem Konservatorium in Maastricht und Regie und später habe ich dann nochmal studiert in Deutschland. Und weil ich als Schauspieler arbeiten wollte und es mir nicht gefallen lassen wollte, von Schauspielhäusern in die immer gleichen Rollen gedrängt zu werden, habe ich mir eigene Rollen gesucht. Ein-Personenstücke, ein Bericht für eine Akademie von Franz Kafka habe ich damals gespielt, vor leeren Häusern. In Aachen zum Beispiel vor einer Person oder hier in Frankfurt in irgendeinem Theater in Bornheim vor keinem. Und ich habe aber trotzdem gespielt, weil ich wusste, wenn ich das lang genug mache und daran glaube, dass ich eines Tages Erfolg haben werde, werden vielleicht sogar 2000 Leute in die Jahrhunderthalle kommen. Und es hat 10 Jahre gedauert. 10 Jahre, in denen ich in Hinterzimmern geschlafen habe, in denen ich Schulden gemacht habe, um Zugtickets zu bezahlen und gefahren bin von Lübeck bis nach Überlingen am Bodensee. Und es sind immer mehr Menschen gekommen, aber nicht so viele, dass ich dachte, naja, die hören mich. Sondern manchmal waren es Veranstaltungen intern von Firmen organisiert, manchmal waren es irgendwelche Karnevalsgruppen, manchmal war es auch einfach nur der Töpferkurs. Aber es war mir gut genug. Und dann kam der Tag, an dem ich gesagt habe, ich will nicht mehr der ewig gleiche Türke sein. Ich will nicht mehr Akzent sprechen müssen, um besetzt zu werden, sondern ich will Teil aufgeschlossener und wehrhafter Teil der deutschen Gesellschaft sein. Und deswegen habe ich angefangen, Hitlers Mein Kampf zu lesen. Ja, weil ich dachte, Hitler, das ist deutsch. Wobei Hitler ja Österreicher war. Die einzigen, die immer noch denken, er wäre Deutscher gewesen, sind die Österreicher. Aber das ist ein anderes Thema. Und in dieser Lesung aus Mein Kampf fing meine Auseinandersetzung mit dem Thema Faschismus an. Faschismus hat sehr viele unterschiedliche Gesichter. Faschismus kann klein sein und innerhalb einer Familie passieren. Faschismus kann das Verhältnis von Lehrern zu seinen Schülern sein. Faschismus kann auch sein, wie wir uns heute an diesem Abend benehmen und ob wir einen Gleichklang herstellen, der vielleicht gar keine guten Absichten hat. Faschismus hat sehr viele unterschiedliche Facetten und es ist das Geschwür unserer Gesellschaft und das seit Jahrzehnten schon. Und je mehr ich mich mit dem Faschismus der Geschichte beschäftigt habe, und ich habe mich wirklich eingehend damit beschäftigt, desto mehr habe ich angefangen, in der Gegenwart erkennen zu können, wo faschistische Strukturen aufzudecken sind. Und ich komme wieder zu meinem Job. In meinem Job zum Beispiel gibt es sehr viele faschistische Strukturen. Ihr könnt euch gar nicht vorstellen, wie oft Menschen, die sich selbst als tolerant ausgeben, hinter den Kulissen extrem intolerant sind. Ihr könnt euch gar nicht vorstellen, wie oft man, wenn man um das freie Wort kämpft, man zensiert wird, von Redaktionen eingepfercht wird in ein Korsett und in einen Meinungskorridor. Ihr könnt euch gar nicht vorstellen, wie ich Woche für Woche mit irgendwelchen Sendern und Redaktionen darum kämpfe, das zu sagen, was ich sagen will und was ich sagen muss, wenn ich ein freier Künstler bleiben will, der glaubwürdig ist. Es sind zähe Kämpfe. Und keiner glaubt das. Und manchmal fliegt es auf, wenn zum Beispiel die Intendantin des RBB, Patricia Schlesinger, als korrupt entlarvt wird. Aber das hätte ich euch vor 2 Jahren schon sagen können. Manchmal fliegt es auf, wenn irgendwelche Künstler, die man für große Künstler gehalten hat, eigentlich nur kleine, hinterhältige Arschlöcher sind. Und es fällt auf und es fällt viel zu spät auf, weil sie mittlerweile schon so satt gefressen und wohlgenährt sind, dass sie damit davonkommen. Ich habe das hinter den Kulissen oft erlebt. Ich habe viele Demütigungen erlebt. Sendungen, aus denen ich komplett rausgestrichen wurde, weil ich Dinge gesagt habe, die man aus meiner Rolle nicht heraus sagen durfte. Ich sollte eben trotzdem der Türke bleiben, der sich mit seinen Themen beschäftigt, der über Integration spricht und möglichst kritisch auch über Erdogan und ihresgleichen. Das tue ich, aber dann, wenn ich es will. Und ich tue es nicht, weil jemand anderes es mir vorschreibt. Ich bin auch kritisch gegenüber meinen eigenen Landsleuten. Ich bin kein Freund von Erdogan, aber Erdogan ist nicht der Teufel, zu dem er hier gemacht wird. Er ist ein gewählter Präsident der Türkei, in der es ein Wahlrecht gibt, das es ermöglicht, dass jemand wie Erdogan an die Macht kommt. Ein ungerechtes Wahlsystem, das übrigens geschaffen wurde, von einer Macht, wir sprachen eben über Imperialismus, die vieles auf der Welt geschaffen hat, um ihre eigenen Ziele zu erreichen, nämlich den USA. Die USA, die heute so tut, als wäre sie Friedensmacht, hat sehr viele völkerrechtswidrige Kriege auf dieser Welt geführt. Wir wollen gar nicht über den Kolonialismus sprechen, der nicht direkt aus den USA kommt, sondern von anderen Mächten Europas, die aber die USA erstmal ergeben haben. In Wirklichkeit steckt eigentlich hinter all dem Europa, natürlich. Großbritannien, Frankreich, Deutschland nicht so sehr. Deutschland hat's verpasst. Aber gut, dann haben sie später gründlich nachgeholt. Und diese Mächte, die genauso wie das Römische Reich oder das Osmanische Reich Imperien waren, die verfolgen immer ihre eigenen Interessen. Es sind entweder territoriale Interessen oder es sind materielle Interessen. Und sie tun das so perfide, weil sie natürlich auch mit der Macht der Medien, die sie in ihren Händen haben, bestimmen können, was Wahrheit ist, dass am Ende dabei handfeste Ergebnisse rauskommen, nämlich Zerstörung, Elend und Not und vor allem Armut. Die USA machen das seit geraumer Zeit. Und heute klingt es wie ein Hohn, wenn wir in der Ukraine-Krise darüber sprechen, dass völkerrechtswidrige Angriffskriege geführt werden. Und diejenigen, die das sagen, eigentlich die ganze Zeit die waren, die völkerrechtswidrige Angriffskriege getarnt haben. Als Befreiung oder weil sie sagten, wir kämpfen hier im Namen der Gerechtigkeit. Und selbst wenn sie ihre humanistischen Argumente bringen und sagen, Zivilbevölkerung wird ermordet, Frauen werden vergewaltigt, dann verschweigen sie, dass sie dasselbe auch getan haben. Und ich möchte jetzt nicht alles aufzählen, weil ich weiß, dass dann wieder das beliebte Argument kommt, es sei Whataboutism. Nein, es ist Allaboutism. Dass man nämlich alle Zusammenhänge sagen und zeigen und bringen muss, um auch zu zeigen, wie ungerecht dieses ganze System funktioniert. Und wir überhaupt nicht gefragt werden danach, ob wir eine Position haben wollen, sondern die einzige Aufgabe, die wir haben, ist unsere Augen und unsere Ohren zu öffnen und zu verstehen, nämlich aus der Geschichte. Die USA haben in Korea, in Vietnam und sonst wo bombardiert mit Napalm, mit Agent Orange. Sie haben den arabischen Frühling initiiert, indem sie den Menschen suggeriert haben, sie könnten für ihre Freiheit auf die Straße gehen. Friedensnobelpreisträger Barack Obama hat gesagt, warum sollen wir unsere eigenen Soldaten in den Krieg schicken? Wir können Drohnen schicken. Und wenn wir über Völkerrecht sprechen, Obama hat Osama bin Laden liquidieren lassen, und zwar mit US-amerikanischen Kampfhubschraubern in einem Land, in dem die Amerikaner eigentlich gar nichts zu suchen haben, wenn sie die Souveränität Pakistans akzeptieren würden. Obama hat in Afghanistan Friedensmacht gespielt. Auch da ging es darum, dass unsere Werte am Hindukusch verteidigt werden. Was ist aus diesen Werten geworden? Werden die Frauen heute nicht immer noch unterdrückt, und zwar schlimmer als zuvor? Haben die Amerikaner nicht in einem Schlag alle ihre Truppen abgezogen, weil sie gemerkt haben, dass dieser Krieg sinnlos war und sie ihre Ziele nicht erreichen konnten? Und was tun wir in Europa, die wir nichts anderes sind als Vasallen der USA? Wir geben den Taliban in Afghanistan Geld. Wir kaufen uns unser Gewissen frei. Und was macht die Taliban, die eine terroristische Organisation ist, die Frauen unterdrückt und Kinderrechte und alles andere misshandelt, was es gibt? Sie nutzt dieses Geld, um ihr Terrorregime weiter auszubauen. Und am Ende wundern wir uns darüber, dass Anschläge verübt werden. Am Ende wundern wir uns darüber, dass wir unserer eigenen Angst ausgeliefert bleiben. Afghanistan ist Nachbarstaat von Tadschikistan. Tadschikistan hat riesige Uranvorkommen. Glaubt irgendjemand, dass die Afghanen, die Taliban, die Atombombe nicht bauen werden, wenn sie können? Pakistan hat sie schon. Iran ist dabei, sie zu haben. Korea gibt vor, sie zu haben. Irgendwann steht uns die atomare Apokalypse bevor, wenn wir nicht zurückkehren zu den Werten, die wir wirklich brauchen. Menschlichkeit, Toleranz und Respekt, Besonnenheit, Geduld und alles über allem Liebe und Mitmenschlichkeit. Und wir könnten jetzt weit ausholen. Ich könnte euch fragen, kann mir jemand die Oktoberrevolution erklären? Kann er mir erklären, was der Unterschied war zwischen dem, was Lenin wollte und Trotzki, was Stalin durchgesetzt hat? Wann ist die Sowjetunion gegründet worden? Welche Rolle spielte eigentlich die Ukraine darin? Warum tut Putin das, was er heute tut? Handelt er aus seinem Sinne gerecht? Oder ist er das, was wir aus ihm machen? Und was tun wir eigentlich? Dass wir jetzt schwere Waffen fordern, ist das zwangsläufig, logisch und entspricht es der Konsequenz der eigenen Forderungen, die wir gestellt haben? Wir haben Sanktionen gefordert. Unsere Bundesregierung hat die Schnauze aufgerissen und gesagt, wir müssen Putin in die Knie zwingen. Und? Haben wir ihn in die Knie gezwungen? Nein, er steht immer noch aufrecht dort und er tut, was man in einem Krieg tut. Er verhält sich wie ein Arschloch und er kappt uns die Gasleitungen. Vielleicht sabotiert er sie sogar, wobei ich das ehrlich gesagt nicht glaube. Ja? Ich weiß nicht, warum da eine amerikanische Flotte plötzlich in der Ostsee unterwegs war und wie es russische U-Boote geschafft haben sollen, an dieser Flotte vorbei ihre eigene Gasleitung in die Luft gejagt zu haben, damit sie uns weiter bedrohen können damit, dass sie das Gas abstellen. Auch das müssen wir lernen. Im Krieg gibt es keine Wahrheit. Wir sind im Krieg und deswegen machen die Medien Propaganda und deswegen lügen sie nach Strich und Faden. Ich glaube gar nichts, nichts, null, 0,0. Ich weiß nicht, ob es irgendwo welche Morde auch immer gab. Ich weiß nicht, ob die Panzer, die wir gar nicht geliefert haben, dafür gesorgt haben, dass die Ukrainer jetzt eine große Offensive gestartet haben. Ich weiß nicht, ob die Abstimmungen gefälscht waren und 93% dabei rauskamen. Ich weiß nur, dass wir Vollgas auf eine Wand zu fahren. Und zwar volle Pulle. Und dass wir nicht mehr uns selbst Einhalt gebieten, dass wir denken, das virtuelle Spiel, das wir im Internet führen, mit Hashtags, Beschimpfungen, Anklagen, Sanktionen, bis hin zum Canceln, würde uns die Macht geben, es in der Realität auch zu tun. Aber die Realität ist anders. Krieg bedeutet nicht Internet. Krieg bedeutet nicht Diskussion, in denen man andere platt machen kann, weil man möglichst viele Gleichgesinnte findet, die nach Hashtags funktionieren, sondern Krieg ist Entmenschlichung. Und wenn man dann auch noch so dumm ist, dass man denkt, naja, mit der indirekten Waffenlieferung sind wir ja noch nicht Kriegspartei. Weil Putin sagt, na Moment, ja klar, Völkerrecht, die sind ja noch nicht Kriegspartei. Nein, sind wir nicht. Wir haben über die Griechen Umweg geliefert, es sind zwar unsere Panzer, aber zwischendurch waren sie in Griechenland. Dann sagt Putin, ja, okay, fick dich. Und stellt das Gas ab. Und jetzt kommen dieselben Leute, die sagen, wir wollen Putin in die Knie zwingen und sagen, aber wir haben kein Gas. Wir haben doch Gas aufgemacht. Ja, aber ihr wolltet ihn noch in die Knie zwingen. Ja, aber wir können doch nicht das Gas aufmachen. Wir sind kalt. Und teuer ist es auch. Ach so, habt ihr nicht dran gedacht? Ihr dachtet so, ja, machen wir mal. Wir ziehen McDonald's aus Russland ab. Ich meine, das ist eher nützlich für die Volksgesundheit in Russland. Und Nike auch. Schluss. Keine Trainingsanzüge mehr. Und keine Hamburger. Und eine Sanktion. Aber ich meine, die dümmste Regierung, die wir je in Deutschland hatten, ja, die denkt ja nicht nur, sie kann Putin in die Knie zwingen, und die denkt auch, 6000 atomare Sprengköpfe, wir haben auch so viel, sondern die denkt auch, unsere Leute sind so dumm, dass sie das alles nicht mitkriegen. Und deswegen sagen wir ihnen, wir unterstützen euch. Wir helfen euch. Also die Gasumlage ist ja eigentlich eine Kriegssteuer. Die müssen wir schon haben. Wobei sie es ja jetzt doch nicht machen. Aber dafür helfen wir euch. Also wir geben euch was, wir nehmen aber auch was. Also wir nehmen euch einen Zwanni hier aus der Tasche und da tun wir einen Zehner rein. Und, aber dann tun wir so, als wären wir die Wohltäter. Wir unterstützen Leute. Ja, nein, ihr fickt die Leute. Ihr fickt die Menschen, die Hartz IV bekommen. Ihr fickt die Menschen, die kein Geld haben, eine vierfache Gasrechnung zu bezahlen. Ihr fickt euer eigenes Volk. Ihr schießt euch ins eigene Knie. Ihr riskiert einen Bürgerkrieg. Und wenn die Leute, die auf die Straße gehen, die 200.000, von denen man gar nichts hört, irgendwann mehr werden und wenn sie militant werden, dann habt ihr ein Problem. So wie auch zur Corona-Zeit. Als es Demos gab, wo Leute zusammengeschlagen wurden oder Polizeiautos in Stadtparks Jugendliche verfolgt haben. Dann habt ihr ein Problem und dann könnt ihr es nicht einfach mehr wegdenken oder weglügen. Dann wird das Ding knallen. Und dann? Was machen wir dann? Ja, schön. Comedy. Uns unterhalten. Deswegen mache ich das ja an so einem Abend genauso. Ich rede auf der einen Seite über Fotzen, damit diejenigen, die nur deswegen gekommen sind, zwischendurch aufwachen und sagen und die anderen Intellektuellen, die kriegen dann wieder ihre Portion wissenschaftliche Analyse und sagen ja, schön. Und beide sind sie genervt vom anderen. Wenn ich Fotze sage, sagt einer, nein! Und wenn ich über Politik rede, sagen die, die Fotze hören wollten, Man kann es aber auch vereinen. Annalena Baerbock zum Beispiel. Ich habe jetzt extra eine lange Pause gemacht. Annalena Baerbock ist eine Frau. Also erstmal ja, bei der man genau weiß, wenn man sich in die verliebt, hat es fatale Folgen. Die ist so das verkörperte Mittelmaß, was aber eine Entfaltungskraft hat. Also übersetzt für die Fotzenliebhaber, Titten, an die man sich gewöhnen kann. Weil man von der Hoffnung lebt, ihr beim nächsten Weihnachtsfest eine Operation schenken zu können. Wenn das Geld nach dem Gas noch reicht. Und auch so ein bisschen Orangenhaut und trägt nie Bikinis, sondern immer Badeanzüge. Und ihre Vulva ist ziemlich glatt, also. Irgendwann, wenn man sich in Annalena Baerbock verliebt, weil sie Dinge tut, die keiner außer einem selbst sieht, da denkt man, boah, wenn die wüssten, ey, wenn der Lavrov wüsste, was der da für ein Geschoss vor sich sitzen hat. Wenn das Kabinett wüsste, was die für eine Drecksau ist. Aber keiner weiß es. Jeder denkt, ist Mutter verheiratet und grün. Grün sind wir alle so ein bisschen mittlerweile. Wir sind ja auch alle, dieses Wort kannte vor 30 Jahren keiner. Und ich sage das hier als alter, weißer Mann. Als Boomer, wir sind ja alle mittlerweile ein bisschen vegan. Auf meinem Shampoo zum Beispiel steht vegan. Und ich denke, gut, dass ich es nicht getrunken habe. Also gut, dass ich es trinken kann. Weil wenn es nicht vegan wäre und ich hätte es getrunken, dann wäre es schlimmer, als wenn ich es jetzt trinken würde und es ist vegan. Wenigstens sterben keine Kinder, sondern ich. Rinder, sondern ich. Kinder, nein, Kinder. Ich bin mittlerweile so durcheinander, weil ich bei allem, was ich sage, immer Angst habe, dass irgendeine Minderheit sich diskriminiert fühlen könnte, dass ich die Begriffe auch verwechsle. Ich gender nicht nur, ich beleidige auch flächendeckend, damit die Intoleranz gleichmäßig verteilt ist. Ich will ja, wenn ich schon gecancelt werde, wenigstens einen Grund haben. Also ich will einen Anlass geben, damit man mich canceln kann. Wenn es so grundlos ist, weil ich eigentlich gar keine bösen Absichten hatte, dann bin ich traurig. Und es gibt viele Dinge, die ich hasse. Ich komme gleich wieder zur Ernsthaftigkeit zurück, keine Sorge. Ich habe es nicht vergessen. Ich wollte nur nicht so pathetisch sein, eine halbe Stunde jetzt einen Vortrag halten, wehleidig. So, ich habe die ganze Zeit vor leeren Hallen gespielt, seit 30 Jahren. Ich bin Faschismusforscher, bitte liebt mich alle. Ja, nein, ich wollte zwischendurch auch mal wieder zurückkehren zu dem, was ich auch bin. Nämlich ein ignorantes, selbstsüchtiges, narzisstisches Arschloch. Ja, und in dieser Funktion erlaube ich mir auch, intolerant zu sein, weil ich ja nicht besser bin als die Dinge, die ich anprangere. Ich bin ein bisschen Lauterbach, ich bin ein bisschen Scholz, ich bin ein bisschen Annalena Baerbock und auch ein bisschen Hitler. Zicke, zacke, zicke, zacke, heil, heil, heil. Ja? Auch das. Und ich zehre davon, dass ich Feindbilder habe. Ja? So wie auch die meisten Menschen, für die ich das hier tue. Ihr habt doch auch Feindbilder. Ihr erkennt euch doch in dem, was ich sage, wieder. Und egal, was ich sage, ihr erkennt euch darin wieder, weil wir alle Menschen sind. Und weil wir alle das Gleiche tun. Jeder, der hier sitzt und jede, die hier sitzt, hat sich schon mal an der Muschi oder am Pimmel gefummelt. Und wenn ich sage, kommt es euch vor, als wäre es was Dreckiges. Aber wenn ihr es macht, alleine, mach mal kurz das Licht aus. Mach mal aus das Licht. Mach mal aus, ganz komplett. Wenn ihr es macht, also ihr kennt diesen Moment, wo ihr alleine seid und denkt, oh, la la la la la. Ich glaube, ich werde jetzt mir mal ein bisschen einen runterzwirbeln. Und dann nehmt ihr euer Smartphone und geht aufs Klo und klebt oben noch die Kamera zu, damit kein sudanesischer König zwei Wochen später euch einen Brief schreibt und sagt, mein Name ist Arula Habilahalu. Ich habe Ihnen beim Wichsen zugeguckt. Please. Send me $2 million, otherwise I will tell your mother. Und dann geht ihr schön ins Internet und dann zwirbelt ihr euch ein. Ne? So auf Stichworte wie Black, Asian, Green, Yellow. Und dann geht aber schnell, mach mal Licht an. Da sitzt man da und denkt, boah, ich krieg noch nicht mal mehr einen hoch. Ich habe so oft gewichst während Corona, dass mein Pimmel nur noch halb hart wird und ich ihn so feste drücken muss, dass ich beim Jissen ein bisschen Blut in der Wichse habe. Und dann muss ich zur großen Hafenrundfahrt, zu Dr. Urologe noch was, der mir einen Finger in den Arsch steckt. Und ich schrei so, oh, der sagt, tut weh, nehm, weiter, weiter. Die Sudanesen, das sind sowieso, die hasse ich wie die Pest. Die Sudanesen. Äthiopier kann ich auch von Eritreern unterscheiden übrigens. Es ist die Grundstufe der Intoleranz, dass man die Leute unterscheiden kann, die man hasst. Ja, es sind ja zum Beispiel nicht alle N.Eger gleich. Ja? Die sehen manchmal heller aus, manchmal dunkler, manchmal sind sie Bastarde, manchmal sind sie rabenschwarz. Eins haben sie gemeinsam, sie sind sofort beleidigt, wenn man mal zu ihnen B-Imbo sagt oder N-Igger, ja, dann sind sie beleidigt und sagen, nee, Kolonialgeschichte Jahrtausende lang, ich fühle mich diskriminiert. Du bist doch gar kein Schwarzer, du kommst doch gar nicht aus Afrika. Du hast doch sonst immer gesagt, du seist Deutscher, wenn ich dich gefragt habe, woher du kommst und hast so halbwissend gelächelt. Jetzt auf einmal, wo es dir was bringt, da besinnst du dich wieder auf deine Hautfarbe? Es gibt sogar Aktivistinnen, die das tun. Die sind im Internet und schreiben über jeden Scheiß. Ja. Und sie drehen sogar Kinofilme, bei denen nur farbige, schwarze BIPOX XYZ über den roten Teppich laufen. Roter Teppich übrigens, nicht schwarzer Teppich, muss man dazu sagen. Ja. Und was auch eine Form von Rassismus ist, nämlich selbstdiskriminierender Rassismus. Wenn man es überhaupt erst nötig hat, ja, sich abzusondern und zu sagen, ich will mal mit anderen, Ja? Ich will was anderes! Da kann man doch nicht verlangen, dass man gleich ist. Für mich aber sind wir alle gleich. Wir sind alle Menschen, egal woher wir kommen, egal an was für einen Gott wir glauben. Wen wir ficken, es ist scheißegal. Und deswegen bin ich auch dafür, dass wir aufhören, damit uns auf unsere Besonderheiten und Eigenheiten zu besinnen. Diese ganze Identitätskacke geht mir nur auf den Sack. Ja? Als ob wir nichts Besseres zu tun haben. Als ob wir nichts Besseres zu tun haben, über Identität und kulturelle Aneignung zu sprechen. Winnetou. Ja? Haben wir bessere Themen als Winnetou? Wir sind gerade im Krieg. Nö, Winnetou. Okay, lass uns die Widersprüchlichkeiten auch da aufdecken. Winnetou ist geschrieben von Karl May. Karl May war bekennender Schwuler. Hat eine Beziehung gehabt zu einem Maler. Er ist eine Ikone der Queerbewegung. Das Buch Winnetou, hast du es mal gelesen? Ein langhaariger Indianer, der mit nacktem Arsch auf Pferden sitzt. Keine Freundin, keine Frau, nur Cousine, Schwester. Komischerweise als Apachenhäuptling Single. Pflegt eine Blutsbrüderschaft. Mit einem weißen Mann, der einen Hang zu Lederklamotten hat. Also wenn das nicht grottenschwul ist. Und was machen wir jetzt? Wir verbieten ein Buch einer Ikone der Schwulenbewegung, weil wir den Indigenen nicht Unrecht tun wollen. Tun wir dann nicht den Schwulen Unrecht? Wir kommen in einen Teufelskreis, wenn wir so anfangen. Kulturelle Aneignung ist ein Teufelskreis. Schweizer Rastafari spielen Reggae-Musik. Kulturelle Aneignung. Aber Rasta ist auch kulturelle Aneignung, weil es eigentlich von Ras, dem äthiopischen König, kommt. Und die Jamaikaner, die Reggae-Musik erfunden haben, keine Elektro-Gitarren hatten, und deswegen auch I shot the sheriff nichts Gutes dabei rausgekommen ist. But I didn't shot the deputy. Kulturelle Aneignung ist, wenn wir zu Karneval singen die Karawane zieht weiter der Sultane durch. Kulturelle Aneignung ist, wenn aus Tzatziki Djadjik und aus Djadjik Tzatziki wird. Kulturelle Aneignung ist Döner, Gyros. Kulturelle Aneignung ist, wenn Vietnamesen Sushi machen. Oder deutsche Marschmusik hören, die die Musik der Janitscharen des osmanischen Fußvolks ist. Nicht AfD, Ahmed Sultan Abdul. Amanakoyim, Amanakoyim, dich, dich, dich, dich, dich. Das ist Marschmusik, ist kulturelle Aneignung. Aber Vietnamesen, das sind die Schlimmsten. Die Vietnamesen, die aus dem Osten Deutschlands kommen, weil sie da Gastarbeiter waren, die tarnen sich jetzt. Asian Street Food. Neueste Mode. So wie vegan auf dem Shampoo steht, steht jetzt auf jeder Imbissbude, die früher Ching Chang Chung hieß. Asian Street Food. So wie früher Bäckereien am Prenzlauer Berg Brotmanufaktur hießen. Und Cafés Schaumig bis weich. Heißt jetzt jeder Vietnam-Drecksladen Asian Street Food. Und man bekommt da alles. Sushi, Pizza, Schnitzel. Wir sind ja alle Lieferando-Opfer. Wir haben es ja gelernt in den 2 Jahren unserer Isolation, was passiert, wenn man bei solchen Leuten anruft. Abends um 7, verzweifelt, und den Bildern glaubt, die man sieht, den schönen Farben und den krossen Fleischstückchen, aber nicht sich daran erinnert, wie die Buden aussehen, wenn man mal dran vorbeifährt. Mit fettigen Fensterscheiben und Woks, an denen die Reste von 100 Jahren Krieg dranhängen. Und dann ruft man da an und erinnert sich in dem Moment, wo der Bastard abhebt. Vietnam Street, wo du da gar nicht mehr herfährst. Haben Sie Sushi? Ja, wir haben Sushi, wir haben Sushi. Ja. Haben Sie Pizza? Ja, wir haben Pizza auch, ja. Welche Pizza haben Sie? Pizza Margherita, Pizza Prosciutto, Pizza Frittenfleisch, Pizza Bokuri, Pizza Shanghai, Pizza Saigon. Mit Krabben. Krabben, Zitronengras, lecker Petalité. Ich bin ja kulturbeflissen. Ich weiß nicht, ob Sie das wissen. Ich weiß gar nicht, duzen wir uns, siezen wir uns. Je nachdem. Leute aus Kasachstan sieze ich. Nein! Ich habe zum Beispiel jetzt versucht, meiner Toleranz Ausdruck zu geben, indem ich dem Vietnam-Bastard ein Angebot gemacht habe. Haben Sie vor? Haben Sie vor? Was ist das? Vor. Das kann ich nicht, was ist das? Eine Suppe. Nationalgericht! In Vietnam. Rindfleisch, Gemüse. Rindfleisch, Gemüse kann ich nicht. Was ist das für eine Suppe? Vor! Und wie heißt es? Vor. Was zur Hölle? Also ich meine Pho. Vietnamesen sind Bastarde. Den gibst du einen kleinen Finger, dann nehmen sie gleich den ganzen Hund Hand. Aber Chinesen sind auch nicht besser. Chinesen sind widerlich. Schlechte Zähne. Und Frauen auch so unfickbar wie Annalena Baerbock. Ich habe noch nie eine hübsche Chinesin gesehen. Noch nie. Hingegen Thailänderin, okay. Wenn sie keinen Pimmel haben, dann weiß er nicht. Man weiß ja nicht. Bestellst dir so eine Thai-Nutte, auf einmal, hallo. Und ich habe so eine Angst. Also ich habe wirklich Angst davor, schwul zu sein. Und das nennen manche homophob, ich nenne es heterosexuell. Also ich kenne niemanden, der heterosexuell ist, der sagt, naja, so ein bisschen schwul, das tut ja nicht weh. Doch. Es tut verdammt weh. Ein bisschen schwul tut sogar noch mehr weh als voll schwul. Aber Pimmel zum Beispiel, mein Pimmel ist wunderschön. Also ich liebe meinen Pimmel und ich frage mich dann oft, bin ich dann nicht auch schwul? Also wenn ich meinen Pimmel, ich habe auch versucht zum Beispiel mir selbst schon zu blasen. Und da habe ich gedacht, das ist der halbe Weg zur Homosexualität. Weil irgendwann, wenn du merkst, dass dein Rückgrat nicht ausreicht, dann denkst du, dann nehme ich doch den Pimmel vom Nachbarn. Und dann ist vorbei. Dann ist vorbei. Weil einmal schwul und es gibt kein Zurück mehr. Ich glaube nicht, dass irgendjemand, der schwul war, sagt, nö, hat nicht so einen Spaß gemacht. Ich mach wieder mit Frauen. Einmal schwul und es ist vorbei. Deswegen wehre ich mich auch dagegen. Also, aber wenn ich es wäre, da würde ich zum Beispiel, hätte ich auf deutsche Pimmel überhaupt keinen Bock. Deutsche Pimmel sind ekelhaft, so wie Deutsche auch Nazi-Pimmel, Nazi-Stummel. Und das Ding ist ja, wir Türken haben ja einheitliche Pimmel. Stellt 10 Türken nebeneinander, guckt ihr ihre Pimmel an, die sehen alle gleich aus. Deutsche haben unterschiedliche Pimmel. Manche haben solche Rohre. Andere so kleine Zipfel. Und immer knallrot und Eicheln, die dicker sind als der Schaft. Manche haben krumme Pimmel. Andere haben dickere Eier als eine Eichel. Bei manchen hängt der Sack so tief, dass die Knie da dran kommen. Deutsche Pimmel sind wie euer Charakter. Nicht einzuschätzen. Mal ganz groß, dann ganz klein. Türkenpimmel, das sind verlässliche Partner. Ja. Da lachen die Frauen jetzt. Aber jede, die hier sitzt, denkt so, oh, das ist so Munjo. Von dem würde ich mich gern mal hacken lassen. Ich meine, 2000 Leute, der hat eine Menge Kohle. Und der Pimmel von dem ist bestimmt auch nicht so übel wie der von meinem Alten hier. Angebot steht. Am liebsten würde ich natürlich die Frauen von den Türken ficken. Die jetzt über die Deutschen gelacht haben. Aber dann so, ey, deine Alte. So eine Necla oder so. Die Türkenweiber sind die verdorbensten Weiber auf dem ganzen Planeten. Die schlimmsten Nutten, die es gibt. Klang das jetzt ein bisschen misogyn, tut mir wirklich leid. Hab ich Nutte gesagt? Och, Entschuldigung. Ich meinte Endpunkt. Es gibt so viele Fixer, Kollegen, Schweine, Dreckspisser, Hasardeure, Spieler, Hustler. Es gibt so viele Leute, die fake sind. Und irgendwann hatte ich Freude daran und habe gedacht, okay, jetzt habe ich mich mit Faschismus auseinandergesetzt. Jetzt kann ich doch mal am lebenden Objekt operieren. Und dann habe ich angefangen, in Talkshows zu gehen. Und habe anfangs so das getan, was ich tun musste, um mich ein bisschen zu etablieren. Kluge Sachen gesagt. Erdogan ist ein Diktator. Ein Autokrat. Gibt in der Türkei keine Demokratie mehr. Und da wird Krieg geführt gegen die Kurden. Heikles Thema. Habe ich schon über Juden gesprochen. Schicken, schicken, schicken. Das ist antisemitisch. Zentralrat der Juden hat gesagt, man darf keine Witze machen über sowas. Und die Deutschen so. Und die Riesenpimmel so. Und die Türken so, gut, dass wir keine deutsche Geschichte haben. Und dann habe ich angefangen, Hitler-Zitate wahllos einzustreuen. Ohne zu sagen, dass es Hitler ist, den ich da zitiere. Und parteiübergreifend habe ich Zustimmung geerntet. Ja, ja. So kleine Binsenwahrheiten wie jedes Volk, also ich habe es natürlich nicht in diesem Duktus. Jedes Volk muss auch immer um Erde kämpfen und bla bla bla bla bla. Oh, ja, ja, ja, ja. Ich musste aufpassen, dass ich nicht die banalsten Zitate von Hitler gebracht habe, weil die klangen dann schon so ein bisschen wie Bernhard Schimek. Jedes Tier paart sich nur mit einem Genossen der gleichen Art. Fuchs geht zu Fuchs, Meise zu Meise, der Fink zu Fink, der Storch zu Störchen, Hausmaus zu Hausmaus, Feldmaus zu Feldmaus, der Tiger zu Tiger, die Gans zu Gans und so weiter. Wo dann jeder sagt, okay, also Hausmaus, ja, Fink auch, Storch, aber warum Tiger? Und dann habe ich entdeckt, ich muss gar nicht mehr Hitler zitieren, weil ich habe das so verinnerlicht, dass ich so tun kann, als ob. Und den Faschismus in den anderen erzeugen kann, indem ich ihn antriggere. Und versuche, ihn einfach so wiederzugeben, bis er reflektiert und die anderen merken, wann Faschismus entsteht und nicht. In einer Sendung zum Beispiel, bei Maybrit Illner, die mich die ganze Sendung hindurch so Mongo genannt hat. Und ich sie daraufhin Frau Ellner. War zusammen mit mir der damalige Außenminister Sigmar Gabriel. Und wir haben darüber gesprochen, über das, was ich hier auf der Bühne erzählt habe. Warum macht man eigentlich gemeinsame Sache mit diktatorischen Regimen wie Saudi-Arabien? Und da hat er sich im Affekt versprochen und gesagt, weil manchmal eben nicht nur die Menschenrechte zählen, sondern auch wirtschaftliche Interessen. Da braucht man keinen Hitler mehr. Der entsteht aus dem Nichts und plumpst Leuten wie Gabriel aus dem Mund. Seine Referenten im Hintergrund sagen, Spiegel, nächster Tag, Überschrift. Und ich so, ihr wolltet ihn, hier habt ihr ihn. Hier ist der Kabarettist, den ihr haben wolltet. Hier ist der Anstandswau-Wau-Türken-Kanacke, der das nicht tut, was ihr von ihm verlangt. Hier ist er, der eure Werte bescheißt und auf sie kotzt und pisst, weil es nicht wirklich Werte sind, die ihr vertretet, sondern weil ihr Fähnlein im Wind seid, weil ihr Wählerstimmen abfangen wollt oder Klickzahlen erzeugen wollt. Weil euch die Kurve an der Börse interessiert, mehr als das Schicksal von irgendwem. Weil ihr euch selbst die Nächsten seid und noch nicht mal christliche Motive euer Handeln bestimmen. Sondern nur Egozentrik und maßlose Arroganz. Hier ist er. Nehmt ihn und verreckt dran. Und dann habe ich eine eigene Show bekommen. Das ist Zufall. Und ich dachte, okay, das ist ein Geschenk des Schicksals. Ich entwickle mich. Früher kam keiner, heute kommen viele, jetzt kriege ich sogar eine Fernsehsendung. Was mache ich? Ich mache das Gleiche, was ich vorher auch gemacht habe. Ich will der Pickel am Arsch sein. Ich mache keine Fernsehsendung so als Anstandswau-Wau-Türken-Kanacke. Nein, wir dechiffrieren die Talkshows, indem wir sie imitieren. Und wir machen irgendetwas zwischen Christoph Schlingensief, Sandra Maischberger und Markus Lanz. Und Friedrich Küppersbusch, mein Produzent, der hat das mitgemacht. Und NTV auch, weil sie nicht wussten, was auf sie zukommt. Und dann hatte ich da diese Sendung, in der ich einen Moderator gespielt habe. Ich habe es aber nicht gesagt, dass ich es tue, sondern ich wusste es nur. Und dieser Moderator, den ich gespielt habe, war unberechenbar. Der konnte alles machen. Der konnte auf dem Tisch tanzen, der konnte mit einer Band spielen, der konnte seine Gäste beschimpfen oder mit einem Panzer auf irgendjemanden schießen. Und irgendwann haben die Leute gemerkt, wenn ich in die Sendung gehe und darin bestehe, dann schneide ich bei meiner Klientel besonders gut ab. Denn die Sendung hatte zwischenzeitlich richtig gute Quoten. Wir haben die durchschnittliche Quote von NTV verdreifacht. Mit einer Sendung, die total crazy war. Und in der Leute waren, die heute in der Regierung sitzen. Karl Lauterbach. Oder SPD-Generalsekretärin. Oder CDU-Parteivorsitzende, stellvertretende Bundestagspräsidenten. Alle saßen sie da. Und wir haben Dinge mit ihnen gemacht, die richtig geil waren. Leslie Mandoki zum Beispiel war mal Gast. Ching, ching, Chingis Khan, hey, Reiter, kulturelle Aneignung. Leslie Mandoki ist Ungar. Der hat nichts mit Chingis Khan, doch die Hunden vielleicht, wenn er mit denen was zu tun haben wollte. Aber der ist ja richtig rechtsradikal mittlerweile. Er sagt zwar, er ist für Kanzlerin Merkel, aber eigentlich ist er mehr für Orban. Und der hat Forderungen gestellt, so wie viele Gäste, die in die Sendung kamen. Der hat gesagt, wenn ich in die Sendung komme, dann möchte ich, dass ein Film gezeigt wird von 17 Minuten. Meine Karriere. Ein Spielfilm, sonst komme ich nicht. Und ich will Geld, viel Geld. Und ich möchte, dass das Wort Chingis Khan kein einziges Mal in der Sendung genannt wird. Und die Redaktion so, ja, ich so, doch, lad ihn ein, lad ihn ein. Guckt euch das an, ihr könnt das googeln, ihr könnt die Sendung sehen, die gibt's noch. Und dann ist er gekommen und schon die erste Frage war, Genghis Khan, was denkst du heute darüber? Und er hat so, ja, ich weiß nicht, wir muss jeder ein bisschen sprechen über diese ganzen Sachen. Und der Orban wird so gemacht und hat so geparliert und gelabert und geschsabbelt und geschnabbelt. Und ich habe in der Zwischenzeit, um ihn so Weißglut zu treiben, über 80 Mal Genghis Khan gesagt. Bis zum ultimativen Eskalationsmoment, Minute 23. Und ich sage, Leslie, wenn du heute die Diskussion beobachtest, haben sie sich verändert seit der Zeit von Genghis Khan? Und da fallen ihm die Augen aus dem Gesicht. Alles inszeniert. Friedrich Küppersbusch schaltet sich über die Gegensprechanlage ein, sagt, Serdar, das war jetzt wirklich ein bisschen zu viel, können wir mal kurz unterbrechen. Leslie Mandoki denkt, die Sendung sei wirklich unterbrochen, dabei läuft sie weiter und plappert alle Hintergründe aus, sagt, ich habe eine Absprache mit der Senderchef. Ich habe gesagt, ich will einen Film hier, 17 Minuten von meiner Karriere. Warum wird nicht gezeigt? Warum? Und warum sagst du immer, Genghis Khan, Genghis Khan, Genghis Khan, Genghis Khan? Warum, warum, warum? Ich sag, ich sag's nicht mehr. Doch, nur noch einmal. Genghis Khan. Riesenerfolg. Wir sind nominiert worden für den Deutschen Fernsehpreis. Wir sind für den Grimme-Preis nominiert worden. Aber what the fuck? Ich bekomme doch nicht den Grimme-Preis. Digga, ich bin Türke. Müsste mindestens fetter Jude sein. Ja? Oder irgendeine persische Comedienne, ja, dann würde ich einen Grimme-Preis kriegen. Oder ein vorlautes kleines Arschloch, was im ZDF-Hauptprogramm Leute denunziert. Dann würde ich einen Grimme-Preis kriegen. Ich will ihn gar nicht mehr. Doch! Nein! Weil wenn Luke Mockridge einen Grimme-Preis bekommt, ja, dann kann ich drauf scheißen. Ja. Ich will meinen eigenen Preis haben. Ich will meinen eigenen Preis haben. Ich will den Nobelpreis haben für aufrichtige Beleidigungen. Ich will den Nobelpreis haben für ins Gesicht schissen und Neinsagerinnen ficken. Ich will den Nobelpreis für meine tiefe Verbundenheit zu Slava Kasachstan. Ich will den Nobelpreis einfach dafür, dass ich eine geile Sau bin und einen super Pimmel hab. Dankeschön, das war's. Tschüss. Bin ich denn schon so alt? Ich bin doch nicht irgendjemand, der einen Ehrenpreis bekommt für sein Lebenswerk. Nur für einen Pimmel. Nee, bleibt ruhig stehen, das war schön. Nein, setzt euch hin. Ich bin ganz fest davon überzeugt, und das sage ich euch zum Schluss, dass ihr alle genau wisst, was ich meine, und ich muss es gar nicht erklären. Ihr wisst, was ich fühle, ihr wisst, wo ich stehe politisch, und es ist nicht nötig, das immer wieder aufs Neue zu erklären. Aber leider, leider, leider leben wir in einer Zeit, in der es offensichtlich manchen Leuten noch nicht bewusst ist. Oder vielleicht ist auch die Fallhöhe für sie so groß, dass ich, und das ist einer der ausschlaggebenden Gründe überhaupt, weshalb ich gesagt habe, das reicht jetzt, dass ich heute im Jahre 2022, nachdem ich 6 Jahre lang mit einer Lesung aus Mein Kampf auf Tour war, 1452 Mal gelesen habe von Nazis, von Menschen, die mich umbringen wollten, mit Mord und Bombendrohungen und Polizeischutz 6 Jahre lang mich nicht bewegen konnte von der Stelle, mir heute vorwerfen lassen muss von Intellektuellen, die eigentlich die Abstraktionsgabe haben müssten, zwischen Ernst und Spaß zu unterscheiden, dass ich selbst ein Nazi sei. Und ja, ich weiß das und das merke ich auch. Und Danke sehr, das ist sehr freundlich. Und ich will das jetzt nicht kitschig werden lassen. Ich glaube, dass sich das weiterträgt und dass es genug Menschen gibt, die diese Idee verstanden haben. Und natürlich höre ich nicht auf zu arbeiten, aber das Feld wird anders sein. Und ich habe es euch deswegen extra beschrieben, dass das Zerreiben zwischen diesen Fronten manchmal so viel Energie kostet, dass darunter die Kreativität leidet. Heute Abend aber hat es mir so viel Energie gegeben, dass ich morgen Abend das Publikum ficken werde. Ja? Und zwar in eurem Namen. Danke, kommt gut nach Hause. Vielen, vielen Dank aus dem Innersten meines Herzens. Vielen, vielen, vielen Dank. Tschüss, kommt gut nach Hause.